Now I guarantee the master more. Não, mas tem de tudo okay. Aí pra prevenir, né? Okay, so here's what we're gonna do. Wir machen Folgendes. We are going now, I mean, we've prayed for you people who are sick. Wir haben für euch gebetet, die ihr krank seid. But now we're going to pray for people who are online. Jetzt beten wir für die Menschen, die online sind. People have already sent me messages from Europe, they are watching it. Ich habe bereits Nachrichten aus Europa erhalten, die schauen zu. Quantas pessoas temos online? 210 days. Okay, 210 people. 210 Menschen sind online. People who are online, get ready for a miracle. Also Leute, die online sind, macht euch bereit für ein Wunder. So I want all of my students here, ich möchte, dass alle meine Studenten hier den Heiligen Geist fragen, welche Wunder er durch euch wirken will. Then you release what the Holy Spirit tells you. Dann setzt ihr frei, was der Heilige Geist euch sagt. Command the sickness to go. Befehlt der Krankheit zu gehen. And listen to this. Hört euch das an. I had testimonies. Ich hatte Zeugnisse. I'll give you only one example. Ich gebe euch nur ein Beispiel. I've had many. Ich habe viele davon. One day I did a live. Eines Tages machte ich eine Live-Andacht. In the live, the Holy Spirit said, in der Live-Andacht sagt ihr der Heilige Geist, there is somebody here and you have constant pain in the back. Es ist jemand hier, der ständige Schmerzen im Rücken hat. And the Holy Spirit says, der Heilige Geist sagte, that pain is because one leg is shorter than the other. Der Schmerz kommt daher, weil ein Bein kürzer ist als das andere. And then I said, dann sagte ich, sit down with your butt against the wall, setz dich mit dem Rücken zur Wand and just watch your legs, your shorter leg grow. Und sieh einfach zu, wie dein kürzeres Bein wächst. Get the shoes off, zieh deine Schuhe aus. And I commanded that leg to grow. Und ich befahl, dem Bein zu wachsen. And then we had some people testifying. Wir hatten einige Leute, die Zeugnis gaben. The next day, somebody sent me a message. Am nächsten Tag schickte mir jemand eine Nachricht. He said this. Er sagte Folgendes. Reinhard, eine meiner besten Freundinnen schaute dir online zu. Her mother had the back pain that you described and one leg shorter. Ihre Mutter hatte diese Rückenschmerzen, die du beschrieben hast, wo ein Bein kürzer war. But her mother was at work. Aber ihre Mutter war auf der Arbeit. The life was at 7 o'clock in the evening. Die Live-Andacht war um 7 Uhr abends. So I said, so my friend said to her mother, also sagte meine Freundin zu ihrer Mutter, Mom, when you come home, watch that life until the end. Mama, wenn du nach Hause kommst, schau dir die Live-Andacht bis zum Schluss an. So 7 at night I prophesied. Um 7 Uhr abends prophezeite ich also. 7 o'clock at night. Um 7 Uhr abends. And I released this miracle. Und ich setze dieses Wunder frei. That woman came home from work past midnight. Die Frau kam nach Mitternacht von der Arbeit nach Hause. She watched that thing, schaute sich das an. Sat down on the floor, setzte sich auf den Boden. The leg grew and the back was healed. Ihr Bein wuchs und der Rücken wurde geheilt. See, the Holy Spirit is not limited by anything. Siehst du, der Heilige Geist ist durch nichts begrenzt. So people, also Leute. It could be that the person that you have the word of healing for is there now. It could be that the person watches it in 3 months. Es kann sein, dass die Person, für die du das Wort der Heilung hast, jetzt da ist. Es kann aber auch sein, dass die Person es in 3 Monaten anschaut. Let's stop limiting the Holy Spirit. Hören wir auf, den Heiligen Geist zu begrenzen. My students, be bold. Meine Studenten, seid mutig. People, be bold. Leute, seid mutig. You remember what I kept teaching in the EPS? Ihr erinnert euch, was ich euch in der EPS lehre? Go and make mistakes. Geh und mach Fehler. Then learn from your mistake. Und dann lerne aus deinen Fehlern. Please, people, don't be afraid of mistakes. Also bitte, Leute, habt keine Angst vor Fehlern. Be bold. Seid mutig. Be strong. Seid stark. Don't be afraid. Habt keine Angst. Release the words of the Holy Spirit. Power. Lasst die Worte des Heiligen Geistes in Kraft frei. Holy Spirit, I thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, at this very moment, dass gerade in diesem Moment in this place, du hier bist. And we thank you that you love to do miracles. Und wir danken dir, dass du es liebst, Wunder zu tun. You've been specialized in healing people for 2000 years now. Du bist schon seit 2000 Jahren darauf spezialisiert, Menschen zu heilen. Nobody has as much experience as you have. Niemand hat so viel Erfahrung wie du. So we thank you. Deshalb danken wir dir. You've been practicing medicine for 2000 years and you never got tired. Dass du seit 2000 Jahren Medizin praktizierst und nie müde geworden bist. So tonight we expect healings and miracles. Heute Abend erwarten wir Heilungen und Wunder. We expect creative miracles. Wir erwarten schöpferische Wunder. Holy Spirit, we desire spiritual. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach Geistlichem. We Wir sehnen uns nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Ich danke dir für diese wunderbaren Studenten, die in Demut, Glauben, Liebe und Kraft wandeln. Let the lion roar. Lass den Löwen brüllen. Thank you. Ich danke dir. And I'm going to start, then I'll let you guys start. Ich fange an, dann macht ihr weiter. And I'm going to give Adriana the microphone today. Ich überlasse Adriana heute das Mikrofon. Okay, so I'm going to start. Also ich fange an. There is a person. Es gibt eine Person. You have a serious problem in your neck. Du hast ein ernsthaftes Problem in deinem Nacken. You have a limitation how you can move your neck. Du kannst deinen Nacken nur eingeschränkt bewegen. Not only sideways, but also down. Nicht nur zur Seite, sondern auch nach unten. And you've been in a pain for quite a long time. Und du hast schon ziemlich lange Schmerzen. In fact, you have a growth on the right side, on the back side of your neck. Du hast nämlich eine Wucherung auf der rechten Seite an der Rückseite deines Halses. And the Holy Spirit is going to remove this growth. Der Heilige Geist wird diese Wucherung entfernen. He's going to give you back the perfect 100% movement of your back. Und wird dir die perfekte 100%ige Beweglichkeit deines Rückens zurückgeben. Where your growth is on the back, the skin is also really bad. Und dort, wo die Wucherung auf deinem Rücken ist, ist die Haut auch wirklich schlimm. And the Holy Spirit is going to give you a brand new skin there. Der Heilige Geist wird dir dort eine brandneue Haut schenken. So Jesus, I thank you for that miracle. Jesus, ich danke dir für dieses Wunder. Every spirit of infirmity, get out. Jeder Geist der Behinderung, Krankheit, verschwinde. Be healed. Sei geheilt. Thank you. Ich danke dir. Ich sah diese Person mit dem Problem in deinem Rücken. Und ich sah, dass du zu Hause einen Unfall hattest, als du in der Badewanne gestürzt bist. And I saw that you had this domestic accident, like you fell in your bathtub. Das hat bei dir Angst und Panik ausgelöst. Panico. And this has caused fear and panic in you. Essa pessoa tem medo. Und diese Person hat Angst, dass der Bruch nicht vollständig verheilt. Restaurada. And this person is afraid that this fracture is not going to be fully restored. Mas ich sage dir, dass du gerade jetzt and let me tell you that right now, você vollständig geheilt bist. You're completely healed. Deine Knochen sind vollständig wiederhergestellt. Your bones are completely restored. Independente und unabhängig von jeder Diagnose, die du bekommen haben magst, die Osteoporose, and regardless of any diagnosis you may have had, o Senhor, der Herr erneuert jetzt deine Knochen. The Lord is now renewing your bones. Nicht nur an der Stelle, an der du durch den Unfall verletzt wurdest, sondern in deinem ganzen Körper. Where you went through this accident, but in all your body. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, and you don't need to be afraid anymore. Denn du bist vollständig geheilt. Because you're fully healed. Yes. Ich danke dir. Thank you. Ich habe eine Person gesehen, die eine Zahnbehandlung braucht. Du musst eine Wurzelbehandlung machen lassen, hast aber nicht die finanziellen Mittel dafür. Und ich habe das Gefühl, dass der Herr die Finanzen freisetzt und du auch geheilt werden wirst. I saw a person that you need this dentist treatment. You have to do a root canal and you don't have the finances to do it. And I feel like the Lord is releasing the finances and you're going to be healed as well. Vai ser curado e vai ter dinheiro. Du wirst das Geld für die Behandlung gar nicht brauchen, denn du wirst jetzt geheilt. Ich sah diesen Mann, der mit Finanzen arbeitet. Du arbeitest in der Finanzwelt und durch deine Arbeit bist du zu einem sehr ängstlichen Menschen geworden. Und wegen dieser Angst hast du eine Autoimmunerkrankung entwickelt und leidest seither unter starken Schmerzen. Ich fühle, dass der Herr dich gerade heilt und dir all diese Ängste nimmt. I saw this guy that you work with the finances, you work with the money world, and because of your work, you became this really anxious person, and I feel like the Lord, and because of this anxiety, you actually developed an autoimmune disease, and you have been feeling a lot of pain, and I feel like the Lord is healing you right now, and he's removing from you all this anxiety. Is that it? Ich habe einen 40-jährigen Mann gesehen, der von den Beinen bis zum Rücken so starke Schmerzen hat. Gott heilt dich gerade. Die Vision, die ich gesehen habe, war die eines Fußballspielers, der dieses Spray benutzt, wenn sie beim Spielen springen oder sich verdrehen. Ich hatte das Gefühl, dass der Herr dasselbe tut. Es fühlt sich an, als würde es brennen, aber dieses Brennen bedeutet, dass du durch den Geist Gottes vollständig geheilt wirst. Okay. So I saw this 40-year-old guy, and you have been having so much pain from all the way from your legs all the way to your back, and God is healing you right now. And I felt like the vision that I saw, it's like, you know, like a soccer player when they do the spray thing, when they have when they sprint something or they twist as they're playing. I feel like the Lord is doing the same thing. It feels like it's burning, but this burning means that you're being completely healed by the Spirit of God. Es ist wie in einem Wohnzimmer voller Frauen, zwischen 15 und 20 Frauen, und alle diese Frauen haben Probleme, schwanger zu werden. It's sort of like a living room full of women, 15, from 15 to 20 women, and all these women have a hard time getting pregnant. Das geht jetzt schon seit Jahren so. And this is something that's been going on for years now. Und ich sah, dass diese Frauen zusammen mit ihren Ehemännern alle möglichen Untersuchungen durchliefen, um herauszufinden, was das Problem sei. And I saw that these women, together with their husbands, they went through all sorts of treatments to find out, to figure out what was the problem. Sie haben viel Geld ausgegeben und kein Arzt kann den Grund finden, warum sie nicht schwanger werden können. They spent a lot of money and no doctors can find the reason why they cannot be pregnant. Ich habe gesehen, dass dieses Problem viele Probleme in euren Ehen und in der Beziehung zu euren Männern verursacht hat. What I saw is that this problem has been causing a lot of turbulence in your marriage, like in your relationship with your husband. Der Herr sagt euch in diesem Moment, dass ihr geheilt seid. All diese Krankheiten hat er am Kreuz auf sich genommen. And the Lord is telling you right now that you're healed. All these sicknesses have all been taken upon him on the cross. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, woher ihr das Geld nehmt und was das Problem ist. You don't have to worry anymore of like where you're going to find the money or what the problem is. Ihr könnt euer Herz in die Ruhe des Herrn bringen. Bevor ihr es merkt, werdet ihr schwanger sein. You can lead your heart into the rest of the Lord, and before you can realize you're going to be pregnant. Der Heilige Geist zeigte mir ein linkes Ohr. Es ist ganz rot. The Holy Spirit showed me your left ear, and it's really red. Der Heilige Geist sagt, du hast diesen äußeren Schmerz am Ohr. And the Holy Spirit said that you have this external pain on your ear. Er zeigte mir auch innere Schmerzen und dass Menschen schwerhörig werden. He also showed me some internal pain and also people going deaf. Ich verstehe, dass der Heilige Geist sich auf eine außergewöhnliche Weise bewegt. Da wir keine Übersetzung für taube Menschen haben, gibt es wahrscheinlich keine taube Menschen, die sich das anhören. And because we don't have a translation for deaf people, probably there are no deaf people listening to this. Der Heilige Geist ist nicht begrenzt, also wird er auch diejenigen heilen, die taub geworden sind. But the Holy Spirit is not limited to this, so that he can heal whoever is going deaf right now. Wenn also jemand in deiner Familie taub ist und du gerade zuschaust, kannst du die Heilung für diese Person empfangen. Heiliger Geist, wir stimmen jetzt überein gegen all die Ohrenschmerzen, die diese Menschen haben. Wir befehlen, dass alles, was die Heilung der Menschen behindert, aus ihren Ohren verschwinden muss. Ich befehle, dass all diese bösen Geister, diese tauben Geister, diese Menschen jetzt verlassen. And I command right now all these evil spirits, all these deaf spirits, leave these people right now. Ich befehle auch, dass all die geistliche Taubheit, die die Menschen daran gehindert hat, die Fülle Gottes zu erfahren, verschwindet. Ich befehle, dass du diese Menschen sofort verlässt. Spiritual deafness that have been hindering people's life from experiencing the fullness of God, I declare that you're out of these people right now. Amen. Amen. Hola. Ich habe einen Mann gesehen, du hast Probleme mit deinen Venen und Hämorrhoiden und das hat dir viel Scham bereitet. Deshalb möchte ich dafür beten, dass du jetzt wirklich Heilung und auch die Freiheit von der Scham erfährst, die du in dir trägst. I saw this guy that you have this problem with your veins and also problems with hemorrhoids, and this has been causing a lot of shame in you, so I just pray that you may receive really healing right now and also receive all the freedom you need from all this shame that you have been carrying. Ich habe einen Mann mittleren Alters gesehen. Du hast starke Schmerzen in der Magengegend. Und ich spüre, dass du auch viel Angst hast, denn in deiner Familie gibt es Fälle von Magenkrebs. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Heilige Geist dir sagt, dass du keine Angst haben musst, dass du jetzt geheilt bist. Du hast keinen Krebs. Du hast nicht einmal deiner Familie davon erzählt. Du musst mit ihnen auch nicht mehr reden, weil du geheilt bist. I saw this middle-aged guy and you have been having a lot of pain in your stomach and I feel like also this person is going through a lot of fear right now because there are other causes of other cases of cancer in the stomach in his family and I just feel like the Holy Spirit is telling you that you don't have to be afraid, that you're healed right now, you don't have cancer, you didn't even talk to your family yet about this, you don't even have to talk to them because you're healed. Okay. Als ich den Heiligen Geist nach Heilung fragte, spürte ich die Berührung des Herrn in meinem Herzen, wörtlich in meinem Herzen. Ich fühlte, dass es 5 Menschen gibt, die Probleme mit ihren Herzen haben, und ich fühlte, dass der Heilige Geist sie gerade jetzt heilt. Alle Venen, alle Funktionen des Herzens. Ihr seid jetzt geheilt. Ihr müsst keine Angst mehr haben. As I asked the Holy Spirit about healing, I felt a touch of the Lord in my heart, like literal heart, and I just felt like there are 5 people who have been going through problems in their hearts, and I feel like the Holy Spirit is healing you right now, all the veins, all everything of the functions of the heart, you're healed right now, you don't have to be afraid anymore. Ich habe gesehen, wie dieser gebrochene Knochen geheilt wurde. Ich sah eine Person, die einen sehr schweren Unfall hatte, und ich sah diesen Riss an deinem Schädel. Ich fühle, dass der Heilige Geist dir sagt, du bist vollkommen geheilt. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du musst nicht mehr mit Einschränkungen leben. Der Unfall und das Trauma sind nichts im Vergleich zu dem, was er in deinem Leben tun kann. Und du musst nicht länger mit den Folgen dieses Unfalls leben. Jesus. I saw this person who went through a very bad accident and I saw this crack on your skull and I just feel like the Holy Spirit is telling you that you're completely healed, that you don't have to be afraid anymore, you don't have to live with limitations anymore and all this accident and all this trauma is nothing compared to what he can do in your life and you're not going to live with any consequences of this accident any longer. A woman in Poland with fibromyalgia. Eine Frau in Polen mit Fibromyalgie. The Lord is healing you. His power is coming on your body. Der Herr heilt dich. Seine Kraft kommt in deinen Körper. And there's also emotional pain related to this. Hinzu kommt der emotionale Schmerz, der damit zusammenhängt. And related to someone in your family and alcohol abuse. Und mit jemandem in deiner Familie und Alkoholmissbrauch zu tun hat. And the Lord is bringing healing in your emotions. His power is also in your body, and we command every pain and sickness to get out in Jesus' name. Der Herr bringt Heilung in deine Gefühle, und seine Kraft kommt in deinen Körper, und wir befehlen, dass jeder Schmerz und jede Krankheit in Jesu Namen verschwindet. A woman in the Czech Republic with migraines. Eine Frau in der Tschechischen Republik mit Migräne. Jesus is healing you now. Jesus heilt dich jetzt. Danke, Jesus. The Midwestern United States. Im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. A person with pain in their belly, lower than the stomach, in the intestines. Eine Person mit Schmerzen im Bauch unterhalb des Magens, in den Därmen. And it's affecting your immune system too. Es beeinträchtigt auch dein Immunsystem. And in Jesus' name we rebuke that pain. In Jesu Namen weisen wir diesen Schmerz zurück. Get out. Geh raus. Be healed for God's glory. Sei geheilt zur Ehre Gottes. And immune system be strengthened and restored. Und das Immunsystem sei gestärkt und wiederhergestellt. And I saw a vision of inside the right ear. Ich sah eine Vision von der Innenseite des rechten Ohrs. And there's either no, I don't know if it's full or partial deafness. Ich weiß nicht, ob es eine vollständige oder teilweise Taubheit ist. But ear be opened in Jesus' name. Ohr, öffne dich im Namen Jesu. And I want to encourage other people who are watching. Und ich möchte die Menschen, die das sehen, ermutigen. The Holy Spirit is highlighting things. Der Heilige Geist zeigt Dinge auf. But even if you have another condition. Aber auch wenn du eine andere Krankheit hast. Start to move. Beginne dich zu bewegen. Test it. Prüfe es. As you're watching. Während du zuschaust. Because Jesus is generous. Denn Jesus ist großzügig. His glory is manifesting. Und seine Herrlichkeit manifestiert sich. Many healings that happen without even a specific word of knowledge. Es gibt viele Heilungen, die ohne ein bestimmtes Wort der Erkenntnis geschehen. Der Heilige Geist hat mir eine Frau gezeigt. Ich weiß nicht, ob du gerade zuschaust oder ob du es dir später ansehen wirst. Und ich sah diese Frau in einem Schlafzimmer, das sehr dunkel war und in dem sie eingeschlossen war. Du hast viele gesundheitliche Probleme aufgrund von emotionalem Schmerz. And I saw this lady in a bedroom that's really dark and locked inside this bedroom, and you have been having a lot of health problems because of emotional pain. Und das ist eines der Probleme, die du hast, ist der Missbrauch. And one of the problems you've been carrying is because you were abused. Den du als Kind erfahren when hast. You were a child. Dieser Missbrauch wurde von jemandem in deiner Familie begangen. Happened from somebody in your family. Der Heilige Geist sagt dir, dass du in den nächsten 2 bis 3 Tagen eine übernatürliche Erfahrung mit dem Herrn machen wirst. Bevor das passiert, musst du sehr genau auf deine Ohren und dein Herz achten, denn du könntest denken, dass es sich um eine natürliche Erfahrung handelt, aber wenn es passiert, weißt du, dass es eine übernatürliche Tat Gottes ist. Bevor das passiert, musst du schauen, your ears and your heart very carefully, because you may think that this is a natural experience, but when this happens, you know that this is a supernatural act of God. All das wird dein Leben so sehr verändern, dass es sich auch auf das Leben vieler Menschen auswirkt, die den gleichen Missbrauch durchgemacht haben. And this will bring such transformation to your life that this will also impact the lives of many people who went through the same abuse. Ich habe einen Mann gesehen, der ein Kämpfer ist. Du hast dir die rechte Schulter gebrochen. Ich fühle, dass der Heilige Geist dich jetzt heilt. Die Ärzte haben dir gesagt, dass du operiert werden musst. Aber ich sage jetzt, dass diese Operation überflüssig ist, denn du wirst vollständig geheilt werden. Vollständige Wiederherstellung. Du brauchst dich nicht mehr zu sorgen. I saw this guy who is a fighter and you fractured your right shoulder, and I feel like the Holy Spirit is healing you right now. The doctors told you that you needed surgery, but I just tell you right now that this surgery is canceled, because completely healing is coming to you, completely restoration, and you don't have to worry anymore. That's it. Is it? Ich habe eine Dame gesehen. Du hast eine Menge Minitumore in deiner Gebärmutter. Ich fühle, dass der Heilige Geist sich jetzt heilt. All diese Tumore schmelzen weg. Du hast sie nicht mehr und du wirst schwanger werden. I saw a lady that you have a lot of mini tumors in your uterus, and I feel like the Holy Spirit is healing you right now. All these tumors are melting away. You don't have this anymore and you're going to get pregnant. Ich habe eine Frau gesehen. Du hast ein Problem mit Endometriose. Du hast diese Krankheit und deswegen hast du ein Problem mit dem Eisen in deinem Blut. Du hast eine Blutarmut und brauchst jetzt Eisenpräparate, aber ich fühle, dass der Heilige Geist dich jetzt heilt und du das nicht mehr mitmachen musst. I saw this lady that you have a problem with endometriosis. You have this disease right now, and because of this disease, you have a problem with the iron in your blood, and you're anemic right now, and you need this reposition of iron, but I feel like the Holy Spirit is healing you right now, and you don't have to go through this anymore. Ich habe einen schielenden Mann gesehen. I saw this cross-eyed guy. Du dachtest, das sei ein Zustand, mit dem du dein ganzes Leben lang zurechtkommen musst, aber ich fühle, dass der Herr dir jetzt die Augen zurechtrückt. And you thought that this was a condition that you're going to have to carry for your whole life, but I feel like the Lord is aligning your eyes right now. Ich sah eine Frau mit einer Verletzung der Stimmbänder. I saw this lady with a fracture on your vocal cords. Wegen dieses Problems mit deinen Stimmbändern kannst du nicht lange reden und nicht mehr singen. Singen hat dir früher sehr viel Spaß gemacht. And because of this problem in your vocal cords, you're not able to speak for a long time and you can't sing anymore, and singing was something that you really liked to do before. Der Heilige Geist sagt dir jetzt, dass er all diese Probleme mit deinen Stimmbändern heilen wird. Damit das geschieht, musst du einen Schritt des Glaubens tun. Okay. And the Holy Spirit is telling you right now that he's going to heal all these problems in your vocal cords. And for this to happen, you're going to need to take a step of faith. Ich fühle, dass der Heilige Geist dich auffordert, etwas zu tun. Geh in die Küche, hol dir einen Becher Wasser, setz dich in dein Wohnzimmer und während du trinkst, fühle ich, dass der Heilige Geist deine Stimmbänder befeuchten und wiederherstellen wird, während du das tust. And I feel like the Holy Spirit is it's telling you to do something. Go to your kitchen, get a cup of water, sit in your living room, and as you drink, as you take every sip of this water, I feel like the Holy Spirit will hydrate and restore all your vocal cords as you do this. Ich spreche jetzt Heilung und Wiederherstellung über deine Stimmbänder aus. Nessas cordas vocais. And I declare healing and restoration over your vocal cords right now. Und ich danke dir, Herr, für deine Freundlichkeit und für alles, was du bist. And I thank you, Lord, for your kindness and for everything that you are. Und du wirst noch schöner singen als zuvor. Como você fazia. And you're going to sing again beautifully as you used to do before. Ich habe eine Frau gesehen, die es schwer hat, ihr Baby zu stillen. Und du bist sehr frustriert, weil du dein Baby nicht stillen kannst. Ich fühle, dass der Heilige Geist in dir und deinem Baby wirkt und du in der Lage sein wirst, es zu stillen. I saw this lady who's having a hard time breastfeeding her baby, and you're really frustrated because you can't breastfeed your baby, and I feel like the Holy Spirit is just moving in you and in your baby, and you will be able to breastfeed him. Amen. Is that it? There is a person. Es gibt eine Person. And you have already had a suicide attempt not too long ago. Du hast bereits einen Selbstmordversuch hinter dir vor nicht allzu langer Zeit. But you did not kill yourself. Aber du hast dich nicht umgebracht. And you have everything prepared to take your life tonight. Und du hast alles vorbereitet, um dir heute Abend das Leben zu nehmen. You're going to cut your wrists and your veins. Du willst dir die Pulsadern aufschneiden. And the Lord is saying, und der Herr sagt, don't cut them, schneide sie nicht durch, because I love you so deeply, weil ich dich so tief liebe. And I am your life giver, I'm not the death giver. Ich bin der Lebensspender, ich bin nicht der Todbringer. And the reason why this person is trying to commit suicide, und der Grund, warum diese Person versucht, Selbstmord zu begehen, is because this person has suffered two terrible abuses and the both one felt as painful as the other. Ist, weil diese Person zwei schreckliche Missbräuche erlitten hat und der eine sich genauso schrecklich anfühlt wie der andere. The first abuse was a sexual abuse. Der erste Missbrauch war ein sexueller Missbrauch. And the second abuse was a religious abuse. Der zweite Missbrauch war ein geistlicher, religiöser Missbrauch. The religious abuse hurt as deep as the sexual abuse and now you decided it's no point of living. Der religiöse Missbrauch hat genauso wehgetan wie der sexuelle Missbrauch. Und nun hast du beschlossen, dass es keinen Sinn mehr macht zu leben. Und ich sah Jesus neben dir weinend stehen, als du versucht hast, dir die Pulsadern aufzuschneiden. Und seine Tränentropfen brachten die Heilung von diesem Missbrauch. So Jesus sagt, put those razor blades down. Jesus sagt dir, leg die Rasierklingen weg. Let my tears that I cry for you because I love you so much heal you and set you free. Lass meine Tränen, die ich für dich weine, weil ich dich so sehr liebe, dich heilen und dich befreien. Ich habe Leute gesehen, denen es schwer fällt, schlank und fit zu werden. No, I saw people who they're having a hard time getting skinnier, getting fit. Und du fühlst die ganze Zeit diesen unkontrollierten Hunger. And you feel this uncontrolled hunger all the time. Gott sorgt für ein Gleichgewicht in deinem Geist und in deinem Körper. And God is bringing balance in your mind and in your body. Gott hat mir heute Morgen noch etwas anderes gezeigt. And something else that God had shown me this morning. Es ist eine Dame, die online zuschaut. Und du trägst eine schwarze Hose, bist barfuß und hast ein weißes Oberteil an. Claramente descalço. It's a lady de calça preta. Who's watching online? E de blusa branca. And you're wearing this black pants and your bare feet and you have this white shirt. Sentada. Ich sah diese Frau und du lagst auf der Couch und warst wirklich frustriert und müde. Du bist emotional erschöpft und ich fühle, dass Gott dir Heilung für deine Gefühle bringt. Let me just translate that part. But anyways, I saw this lady, you were laying on your couch and you're really frustrated and really tired and you're exhausted emotionally and I feel like God is bringing healing over your emotions and... Ich habe bei der EPS gelernt, dass wir immer dem Heiligen Geist folgen müssen. I learned at the EPS that we always need to follow the Holy Spirit. Ich habe auch nicht nur diese Frau gesehen, die ich vorher auf der Couch sah. Die Menschen, die heute hier sind, die zuschauen. Gott bringt diese Zeit der Beschleunigung wie verrückt. Und ich weiß, dass viele Leute darüber geredet haben. Aber ich möchte euch nur sagen, dass dies der Moment ist, den der Herr für die Beschleunigung in eurem Leben erwählt hat. And I saw also not only for this lady that I saw on the couch, but for also a lot of people who are watching and people who are here today, that God is bringing this acceleration time where things will speed up like crazy. And I know a lot of people have been talking about this, but I just want to tell you that this is the moment that the Lord has chosen for this acceleration moment, this speeding up moment in your life. Ich habe eine junge Frau gesehen. Du bist noch keine 30 Jahre alt und du wurdest mit einer Krankheit geboren. Du kannst nicht gerade gehen und humpelst die ganze Zeit. I saw this lady, you're a young lady, less than 30 years old, and you were born with this disease where you can't really walk straight, you're limping all the time. Und diese Person, diese Dame, sieht zwar, dass viele geheilt werden, aber sie findet auch, dass ihr Problem zu schwer für den Herrn ist. Denn die Menschen werden von allen möglichen Krankheiten geheilt, aber sie fühlt, dass dies zu schwer für den Herrn ist, weil es ein schöpferisches Wunder ist, das sie jetzt braucht. And this person, this lady, she watches a lot of moments where people receive their healings, but she also feels that her problem is too hard for the Lord, because people are always getting healed for all different kinds of diseases, but she feels like this is too hard for the Lord because it's a creative miracle. It's what she needs right now. Und du fühlst dich einsam, weil du dich schämst, auf der Straße zu laufen, weil du so sehr hängst. Da maneira como ela manca. And you feel lonely because you're ashamed to walk on the streets because you limp so much. Gott sagt dir, dass es aus seiner Sicht keine Krankheiten gibt, die schwerer sind als andere. Denn für ihn ist ein Kopfschmerz oder eine schöpferische Sache dasselbe, weil er Gott ist. And God is telling you that as far as he's concerned, there are no diseases that are more difficult than the other, because for him, a headache or a creative miracle is the same thing because he is God. Yes. Diese Heilung wird in deinem Leben geschehen. Ich fühle, dass es einen Unterschied zwischen deinen Beinen gibt, so um 30 Zentimeter. And this is a healing that will happen in your life. I feel like there's a difference in between your legs of 30 centimeters. Der Herr hat deinen Schmerz gesehen, hat deine Krankheit gesehen und es gibt keine Grenzen für das, was Gott tun kann. Und er heilt dich jetzt. And the Lord has seen your pain, he has seen your disease, and there are no limits for what the Lord can do, and he will heal you right now. Empfange und sei geheilt. Receive and be healed. Ich sah eine Frau, für die es schwer war, schwanger zu werden und die es schließlich schaffte. Dann hast du dein Baby bekommen, aber nach der Geburt hast du einen starken Vitalstoffmangel in deinem Körper erlitten. Du fühlst dich so schwach, kraftlos und eingeschränkt. Als du schliefst, fühlte ich, dass Jesus kam und seine Hände auf dich legte, um dich zu heilen und dich ruhen zu lassen. Während du schliefst und er dich heilte, kümmerte er sich auch um das Baby, das in der Wiege direkt neben deinem Bett lag. Ich fühle, dass Gott dich heilt und er sich auch um dein Baby kümmert und du dir keine Sorgen mehr machen musst. Weil du auch schon daran gedacht hast, dein Baby zur Adoption freizugeben, da du dich so schwach und kraftlos fühlst. Doch das brauchst du nicht mehr zu denken, denn du bist geheilt und der Herr kümmert sich um dein Baby. Okay, I saw this lady and you had a really hard time to get pregnant, but then eventually you did, and then you had your baby, but after having the baby, you went through a lot of vitamin deficiency in your body and you feel so weak and powerless and limited, but I saw that as you were sleeping, I felt like Jesus was coming and just placing his hands over you and he was healing you and letting you rest. And as you rested and as he was healing you, he was also taking care of the baby who was in a crib right next to your bed. So I just feel like God is healing you and he is also taking care of your baby, and you don't have to worry about it anymore, because you also had thoughts of giving up your baby for adoption because you feel so weak and powerless, but you don't have to think that anymore because you're healed and your baby is being taken care of by the Lord. It's beautiful. Ich habe eine Person gesehen, die diese Schmerzen am rechten Fuß hat. Ich weiß nicht, ob du gearbeitet oder Sport getrieben hast an deinem rechten Knöchel. I saw this person who's having pain on your right foot. I don't know if you were working or like doing sports. Like in your ankle. in your right ankle. Yes. And ich spüre, dass du jetzt dieses Brennen in deinem Knöchel fühlst. Das ist der Heilige Geist, der dich berührt und du wirst diese Schmerzen nicht mehr haben. E você vai parar de sentir dor. And I feel like you're going to right now feel this burning in your ankle and this is the Holy Spirit touching you and you're not going to have this pain anymore. Und jetzt wirst du springen. And now you're going to jump. Du wirst eine lange Zeit stehen und keine Schmerzen mehr fühlen. You're going to stand for a long time and you're not going to feel any pain. Und die Schwellung deines Fußes verschwindet jetzt. And the swelling, this because your foot is really swollen, this is going to disappear right now. Danke, Heiliger Geist. Thank you, Holy Spirit. Ich habe eine Person gesehen, die starke Schmerzen in ihrem linken Bein hat. Du wirst heute Nacht schlafen und morgen völlig geheilt und ohne Schmerzen aufwachen. I saw a person who have strong pain in your left leg and you're going to sleep this night, but you're going to wake up tomorrow completely healed with no pain. Okay. Ich habe ein Wort für Kinder und Jugendliche, die ein Wachstumsproblem haben. I have a word for children and teenagers that you have a problem, a growing problem, a growth problem. Yes. Und ich befehle jetzt, dass deine Beine, dein Rücken und alles, was wachsen muss, jetzt wächst. Empfange dieses Wachstum vom Heiligen Geist. And I command right now your legs, your back and everything that needs to grow right now. Receive this growth from the Holy Spirit. Amen. Amen. Ich habe einen Mann gesehen, der gerade eine sehr tiefe Depression durchmacht. Es ist dir aber peinlich, den Leuten zu erzählen, dass du das durchmachst, weil du eine wichtige Position in der Gemeinde hast. Ich habe den Eindruck, dass es dir nicht peinlich sein muss, es den Leuten zu erzählen. Du musst dieses religiöse System verlassen, damit du geheilt werden kannst. I saw a guy that you're going through a very deep depression right now, but you're embarrassed to tell people that you're going through this because you have a big position in the church. But I feel like you don't have to be embarrassed to tell people, and you need to leave this religious system so that you can be healed. Ich habe eine Frau gesehen, die starke Schmerzen in beiden Nieren hat. Das belastet dich sehr. Ich bete und ich fühle, dass all diese Schmerzen wegbrennen. Und dass der Heilige Geist dich jetzt heilt. Ich befehle Heilung für die Nieren im Namen Jesu. I saw this lady that you have strong pains in your kidneys, both kidneys, and this is something that's been bothering you a lot. And I just pray and I feel like right now this is gonna burn away. All this pain is gonna burn away, and the Holy Spirit is healing you right now. So I command healing to this kidneys in the name of Jesus. Ich sah eine Frau, der es schwerfällt, diese Sendung anzusehen, weil du jetzt starke Schmerzen im Kopf hast. Und große Kopfschmerzen hast, aber der Herr heilt dich gerade jetzt. Du kannst es testen, denn du bist geheilt. I saw this lady that you're also having a hard time watching this broadcast because you have strong pains in your head right now. You're going through a huge headache and the Lord is healing you right now. You can test it because you're healed. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Du bist in einer Ecke deines Zimmers und du weinst verzweifelt. Du hast einen Teddy in der Hand und ich sehe ein paar blaue Flecken, weil dich jemand verprügelt hat. I saw this girl, you're a little girl and you're in a corner of a room, of a bedroom, and you're crying desperately. You have a teddy bear in your hand and I see some bruises because somebody beat you up. Und ich habe gesehen, dass Missbrauch im Spiel war, dass jemand dieses Kind missbraucht hat. And I saw that there was abuse involved. I saw that somebody was abusing this child. Ich fragte den Heiligen Geist, was es damit auf sich hat, und er sagte mir, dass dies kein Kind mehr ist, sondern eine erwachsene Frau, die die Folgen des Missbrauchs bis heute zu spüren bekommt. And I asked the Holy Spirit what that was all about, and then he told me that this is not a child anymore, this is a grown woman, that you have been living consequences of this abuse even today. Und obwohl du all das mitgemacht hast, dieses Trauma und diesen Missbrauch, als du ein Kind warst, heilt dich der Heilige Geist jetzt, damit du in der Lage bist, dort zu leben, wo du heute lebst. A partir de agora. And though you went through all this trauma and this abuse when you were a child, the Holy Spirit is healing you right now so that you may be able to live what you have to live today. I have a word for my PhD ladies in Switzerland. Ich habe ein Wort für meine PH-Damen in der Schweiz. But they don't really speak very good English, so I kind of need to talk to them in German. Es gibt eine Gruppe von Frauen in der Schweiz, aber sie sprechen nicht wirklich gut Englisch, also kann ich auf Deutsch mit ihnen reden. Sorry, everybody here. Entschuldigt bitte alle hier. Okay. Für euch drei, ich habe euch gesehen, diese Woche wird der Herr euch Leute schicken, die Schmerzen haben und die brauchen Heilung. Ist das right? Ist German? Ja. Und die brauchen Heilung. Und das wird für euch ein Test sein. Ihr werdet die ersten Schritte machen diese Woche. Legt die Hände auf diese Leute und heilt diese Leute. Das wird dir helfen, diese Lügen abzuschneiden, was wir darüber gesprochen haben. Und ihr werdet andere freisetzen, als ihr frei werdet. Gleichzeitig, ihr werdet frei, weil ihr gehorcht dem Herrn. Und diese Leute werden frei von ihren Schmerzen. Danke. All right, here's what we're gonna do. Also gut, wir werden Folgendes tun. Ist Morello hier? Morello ist organisieren, aber er ist nie hier. Morello ist am Organisieren, er ist nie hier. Ich wollte ihm eigentlich einen Bonus geben, aber jetzt überlege ich, ihn zu feuern. Möchte sich jemand als Geschäftsführer für meinen Dienst bewerben? Okay. Einer da, zwei. His wife is also Jessica. Seine Frau ist auch da, Jessica. Oh, he's a good guy. Er ist ein guter Kerl. I think I'll give him one more chance. Ich denke, ich gebe ihm noch eine Chance. What do you think, Daniel? Was denkst du, Daniel? Okay, we're going to do this. Wir machen Folgendes. I have enough stuff to teach for the next 10 days. Ich habe genug Stoff für die nächsten 10 Tage zu lehren. Only about the supernatural. Nur über das Übernatürliche. But since we're going home in an hour and a half, da wir aber in anderthalb Stunden nach Hause fahren, I'm not going to teach anything anymore. Werde ich nichts mehr lehren. Because we promised you we'll finish with question and answer. Denn wir haben versprochen, dass wir mit Fragen und Antworten abschließen. Morello is going to walk around with a microphone. Morello wird also mit dem Mikrofon herumlaufen. You raise your hand. Und du hebst deine Hand. Listen, Morello. Hör zu, Morello. You are free to choose the people. Es steht dir frei, die Leute auszuwählen. Do we have another microphone? Haben wir noch ein Mikrofon? No, I will take this one. It's okay. It's fine. Okay, ich nehme das hier. Es ist in Ordnung. You are free to choose who you want, Morello. Du kannst frei wählen, wen du willst, Morello. We go until 10 o'clock. Wir machen bis 22 Uhr weiter. Okay. So, don't let people put pressure on you. Lass dich nicht von anderen unter Druck setzen. You choose. Du entscheidest. Maybe we can get every question, maybe not. I don't know. Vielleicht können wir jede Frage beantworten, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Some important rules. Lasst mich euch ein paar wichtige Regeln geben. I have made a commitment to God. Ich habe eine Abmachung mit Gott getroffen. That I will not please people, but please him. Dass ich nicht den Menschen, sondern ihm gefallen will. So I'm committed to that. Also bin ich dazu verpflichtet. So what does it mean? Was bedeutet das? You can ask any question you want. Du kannst jede Frage stellen, die du willst. I will give you the answer that I honestly believe. Ich werde dir eine Antwort geben, von der ich ehrlich überzeugt bin. Whether my answer makes you happy or not, that's not what I'm trying to do. Ob dich meine Antwort glücklich macht oder nicht, ist nicht das, was ich erreichen will. I'm going to answer according to my belief and my conscience. Ich werde so antworten, wie ich es glaube und wie es meinem Gewissen entspricht. That's the first thing. Das ist das Erste. Secondly, zweitens, I do not know everything. Ich weiß nicht alles. I have no problem to say, sorry, I don't know. Ich habe kein Problem damit zu sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. People, pastors, preachers who have to know everything, they teach heresy. Leute, Pastoren und Prediger, die alles wissen müssen, verbreiten Irrlehren. You know why? Weißt du warum? Because the Bible says our revelation, our knowledge is in part. Weil die Bibel sagt, dass unsere Erkenntnis, unser Wissen Stückwerk ist. There is not a human being in the world who knows all spiritual truth. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die ganze geistliche Wahrheit kennt. I don't either. Ich auch nicht. So, I will do the best to answer according to what I believe. Also tue ich mein Bestes, um so zu antworten, wie ich es glaube. If I don't know, I will say, sorry, I don't know. Wenn ich es nicht weiß, sage ich, tut mir leid, ich weiß es Last nicht. Rule. Letzte Regel. You do by no means have to agree with me. Du musst mir auf keinen Fall zustimmen. For decades I had a deep aversion, a deep against an atmosphere in the church where people have to agree with the preacher. I don't like that. Seit Jahrzehnten habe ich eine tiefe Abneigung gegen die Atmosphäre in der Gemeinde, wo die Menschen mit dem Prediger übereinstimmen müssen. Das mag ich nicht. Ich finde, es ist furchtbar. Das öffnet die Tür für geistlichen Missbrauch. So I will give you my answers which I believe you are free to say to me Reinhard I do not agree with you. Ich werde dir daher antworten, was ich glaube. Es steht dir frei zu sagen Reinhard, ich teile deine Meinung nicht. I promise you I will love you and respect and honor you the same way. Ich verspreche dir, dass ich dich genauso lieben, respektieren und ehren werde. Remember, you are free to disagree. Denke daran, es ist dir frei, anderer Meinung zu sein. At the end of the day, you have to figure out your life with the Holy Spirit. Am Ende des Tages musst du dein Leben mit dem Heiligen Geist regeln. I will do the best to help you. Ich gebe mein Bestes, um dir dabei zu helfen. But it's you and the Holy Spirit. Aber es liegt an dir und dem Heiligen Geist. Hier ist die Frage. Müssen wir Menschen Geld geben, die wissen, dass sie keine guten Verwalter sind, da sie mehr ausgeben, als sie einnehmen? Oder Menschen, die Geld für Drogen ausgeben? Okay, so here's a question. Do we have to give money to the people who know that they are not good stewards, that they're spending more than they earn, or to people who use money for drugs? This is a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. Jesus said, give to everybody who asks. Denn Jesus sagte, gebt jedem, der euch darum bittet. So do we have to do that? Müssen wir das also tun? Jesus also said, if your hand causes you to sin, cut it off. Jesus sagte auch, wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, dann hau sie ab. So obviously you don't have to do everything that Jesus said. Du musst also offensichtlich nicht alles tun, was Jesus gesagt hat. Because Jesus did not yet live in the new covenant. Denn Jesus lebte noch nicht im neuen Bund. So how do we give? Where are we generous? Wie sollen wir also geben? Wo sind wir großzügig? Listen, people. Hört zu, Leute. Learn to live with the Holy Spirit. Lernt, mit dem Heiligen Geist zu leben. There are times he wants you to give. Es gibt Zeiten, in denen er will, dass du gibst. There are times he will say no. Und es gibt Zeiten, in denen er Nein sagt. My own son, mein eigener Sohn, listen to this story. Hör dir diese Geschichte an. He was an adult. Er war schon erwachsen. We lived in Brazil. Wir lebten in Brasilien. And we visited our sons in America. Und besuchten unsere Söhne in Amerika. Through a series of difficult situations, durch eine Reihe von schwierigen Situationen, our son said, sagte unser Sohn, if I don't have the money to pay the rent, I will be evicted and homeless. Wenn ich kein Geld habe, um die Miete zu bezahlen, werde ich zwangsgeräumt und obdachlos. He had to go to court. Er musste vor Gericht ziehen. My heart as a father said, for heaven's sake, pay him that month rent. Mein Herz als Vater sagte, um Himmels Willen, zahl ihm die Monatsmiete. But my belly feeling said, no. Aber mein Bauchgefühl sagte, nein. I looked up at Debbie and she agreed. Ich schaute Debbie an, sie stimmte mit mir überein. My son homeless and had to eat out of the trash can and I could have paid his rent. Mein Sohn wurde obdachlos und musste sich aus der Mülltonne ernähren und ich hätte seine Miete bezahlen können. What a terrible father, huh? Welch ein schrecklicher Vater, nicht? Well, that's when you live by the Holy Spirit, you live by the Holy Spirit. Ja, so ist das, wenn man nach dem Heiligen Geist lebt, lebt man nach dem Heiligen Geist. That situation was a turning point. My son got his life in order, had an incredible job, went to college, was BMW technician and he's going to get married now. Diese Situation war ein Wendepunkt. Mein Sohn brachte sein Leben in Ordnung, bekam einen Job, ging aufs College, machte einen Abschluss als Techniker und wird demnächst heiraten. If I would have paid his rent, wenn ich seine Miete bezahlt hätte, ich liebe es, großzügig zu sein. It might have messed up his life. Das hätte vielleicht sein Leben verkorkst. Never give to anyone under pressure. Gib niemals jemandem unter Druck. Don't do that. Tu das nicht. So say, Holy Spirit, sag, Heiliger Geist, do I give or do I not give? Soll ich geben oder nicht? And then obey. Und dann gehorche. That's how I live. So lebe ich. But don't give people who don't want to work. Gib aber nicht denen, die nicht arbeiten wollen. Because the Bible says, if you do not want to work, yeah, you shall not eat. Let them go hungry. Denn die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Lass sie hungern. It's the Bible. So sagt es die Bibel. Du hast gesagt, als du ein bisschen über das Herz gesprochen hast, dass man immer das haben wird, was das Herz glaubt. Ist das ein Prozess oder kann man das, was das Herz glaubt, auch sofort bekommen? Kann man im Übernatürlichen wandeln und dieses Wunder sofort erleben? Very good question. Eine sehr gute Frage. He is saying that you said that you talk a lot about the heart and you said you will always have what the heart believes. He said, is that a process or can you have things immediately what your heart believes? Can you walk in the supernatural and immediately experience this miracle? I'm always going to sum up the question for those people who speak English. So look, here's my answer. Hier ist also meine Antwort. Yes, to both. Ja, zu beidem. It's a process and you can have things immediately. Es ist ein Prozess und du kannst Dinge sofort bekommen. Once you learn to really fix your heart and live by faith, wenn du einmal gelernt hast, dein Herz wirklich in Ordnung zu bringen und aus Glauben zu leben, many miracles immediately. Wirst du sehr viele Wunder sofort erleben können. But here's the important key. Aber hier ist der wichtige Schlüssel. Once you understand that the unbelief of the heart is the big problem. Sobald du verstanden hast, dass der Unglaube in deinem Herzen das große Problem ist, wirst du dich nicht mehr um das unmittelbare Wunder sorgen, sondern vielmehr darum, dein Herz in Ordnung zu bringen. Denn du weißt, dass die Reise für Gott sehr wichtig ist. Because on the journey of changing our hearts, learning to walk on the supernatural, we grow and become more like Jesus. Denn auf dem Weg der Veränderung unserer Herzen, auf dem wir lernen, im Übernatürlichen zu wandeln, wachsen wir mehr und mehr Jesus ähnlicher. So you're gonna see many instant miracles. Du wirst viele sofortige Wunder sehen. Aber bis zu dem Tag, an dem du vor Jesus stehst und ich glaube im Himmel, werden wir noch weiter lernen. You will always grow deeper and deeper and deeper in walking in the supernatural, because your heart will continue to believe deeper. Du wirst immer tiefer und tiefer und tiefer in das Übernatürliche hineinwachsen, weil dein Herz immer tiefer glauben wird. So never stop the journey of working on your heart. Also höre niemals auf, an deinem Herzen zu arbeiten. I've walked the journey for more than 30 years and every single day I face the issues of my heart. Ich bin seit mehr als 30 Jahren auf diesem Weg und jeden einzelnen Tag stelle ich mich den Problemen meines Herzens. Every day. Jeden Tag. Ich möchte fragen, wie ich mein Herz ändern kann, weil ich ein egoistisches Herz habe. Ich weiß, dass ich ein egoistisches Herz habe. Ich will mehr geben, aber wie kann ich die Einstellung meines egoistischen Herzens ändern? Und die zweite Frage ist, wie kann ich im Heiligen Geist getauft werden? Oh, so I want to ask, how do I change my heart? Because I have a selfish heart. And I know that I have a selfish heart. I want to give more, but then how do I change the attitude of my selfish heart? And the second question is, how can I be more used, more flowed with the Holy Spirit? So here's my question. You're baptized in the Holy Spirit. Baptized. Oh, how can I be baptized in the Holy Spirit? Thank you. So here's my answer to the first question. Hier ist meine Antwort auf die erste Frage. You have to carefully look into the Bible, what the Bible says about the sin of selfishness. Du musst sorgfältig in der Bibel nachschauen, was die Bibel über die Sünde der Selbstsucht sagt. Here's two Bible verses. Es gibt zwei Bibelstellen. In the last days, terrible times will come. People will be lovers of themselves. In den letzten Tagen wird eine schreckliche Zeit kommen, die Menschen werden sich selbst lieben. When the Bible talks about the last terrible days, the first awful sin it talks about is selfishness. Wenn die Bibel von den letzten furchtbaren Tagen spricht, ist die erste schreckliche Sünde, von der sie redet, die Selbstsucht. That's the first thing. Das ist der erste Punkt. Secondly, you need to understand this. Zweitens musst du Folgendes verstehen. Jesus did not come to save you from your sins. Jesus ist nicht gekommen, um dich von deinen Sünden zu erlösen. I believe that's a wrong teaching. Ich glaube, das ist eine falsche Lehre. Jesus came to save you from yourself. You were the problem, not your sin. Jesus ist gekommen, um dich von dir selbst zu retten. Du warst das Problem, nicht deine Sünde. The sin was only a result, a consequence of you sitting on the throne of your life. Die Sünde war nur eine Folge davon, dass du auf dem Thron deines Lebens sitzt. So look, we tell the sinner, hey, you need Jesus to get you to heaven. Also wir sagen dem Sünder, hey, du brauchst Jesus, um in den Himmel zu kommen. But you know what? It's wrong. Aber weißt du was? Das ist falsch. I will never teach you that if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is your Savior, you will be saved. This is unbiblical. Die Bibel lehrt nicht, dass du gerettet wirst, wenn du mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dein Retter ist. Das ist nicht biblisch. Yet evangelical churches preach all over the world. Und doch predigen die evangelikalen Gemeinden dies überall auf der Welt. People are trying to get to heaven and still live selfish. Die Menschen versuchen also in den Himmel zu kommen und leben weiterhin egoistisch. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. You have to believe in your heart and confess with your mouth. Du sollst in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Not that Jesus is your savior, but that Jesus is Lord. Nicht, dass Jesus dein Retter ist, sondern dass Jesus der Herr ist. Do you know what Lord means? Weißt du, was Herr bedeutet? Du bist deinem Egoismus gestorben und er sitzt jetzt auf dem Thron deines Lebens. Look what the Bible says. Schau also, was die Bibel sagt. Jesaja 53. He took our iniquity upon himself. Er nahm unsere Missetaten auf sich. We all went astray like sheep. We went our own way. Wir sind alle in die Irre gegangen. Wie Schafe sind wir unseren eigenen Weg gegangen. The sin that Jesus needed to save you from is not that you killed, that you murdered, that you lied, that you cheated, committed adultery. Die Sünden, von denen Jesus dich retten musste, sind nicht, dass du tötest, mordest, lügst, betrügst oder Unzucht treibst. Nein. The sin that Jesus came to save you from is that you went your way, which is selfishness. Die Sünde, für die Jesus kam, um dich zu retten, ist, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist, der Selbstsucht ist. Once you understand the seriousness of selfishness, you will begin to hate a life of selfishness. Sobald du verstehst, wie schwerwiegend der Egoismus ist, beginnst du ein Leben voller Selbstsucht zu hassen. Tell people this. Ich sage den Leuten dies. Do yourself the greatest favor of your life and kick yourself off the throne of your heart. Tu dir den größten Gefallen deines Lebens und stoße dich vom Thron deines Herzens. And put Jesus there. Und setze Jesus dorthin. So you honestly have to keep telling yourself, selfishness is evil. It's the root problem of evil. Du musst dir also selbst immer wieder sagen, dass Egoismus böse ist. Es ist die Wurzel des Bösen. Once you begin to tell yourself and ask the Holy Spirit to show you the evil of it, wenn du anfängst, dir selbst zu sagen und den Heiligen Geist bittest, dir das Böse daran zu zeigen, you will develop a hatred. Wirst du einen Hass entwickeln. Do you know how many times I say to myself, until today, almost every day? Weißt du, wie oft ich mir bis heute nahezu jeden Tag sage, Reinhard? Life is not about you. Das Leben dreht sich nicht um dich. Not about you. Es geht nicht um It's dich. About Jesus and about others. Es geht um Jesus und andere. So you have to keep telling yourself, selfishness is the root of evil. Also musst du dir immer wieder sagen, Egoismus ist die Wurzel des Bösen. And soon you will develop a hatred for selfishness. Und schon bald wirst du einen Hass auf den Egoismus entwickeln. Why do we fight in a marriage? Warum streiten wir in einer Ehe? Because I want to sit on my throne. Weil ich auf meinem Thron sitzen will. If I don't sit on the throne of my life and I'm selfish, there's no way I can ever fight with Debbie. Wenn ich nicht auf dem Thron meines Lebens sitze und nicht egoistisch bin, kann ich niemals mit Debbie streiten. I can fight with anybody unless I am selfish. Ich kann mit niemandem streiten, solange ich nicht egoistisch bin. You know, if you really think about it, it's a root evil. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, ist es ein Grundübel. So hate it and put Jesus on the throne of your life. Also hasse es und setze Jesus auf den Thron deines Lebens. Regarding the baptism of the Holy Spirit, was die Taufe mit dem Heiligen Geist angeht, it would take a very long time to really answer this question. I'm not sure if I want to take the time. Würde es sehr lange dauern, diese Frage wirklich zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Zeit nehmen will. So, because there's so many other questions. So here's what I'm going to do. Denn es gibt so viele andere Fragen. Ich mache es folgendermaßen. Anybody here has an understanding and would like to help our brother, please go and hang out and talk, exchange phone numbers and help him. Wenn irgendjemand hier ein Verständnis hat und unserem Bruder helfen möchte, dann geh bitte hin und rede mit ihm, tausch Telefonnummern aus und helft ihm. There's a lady right in front of you. Da ist eine Dame direkt vor dir. He is the one who needs you. Er ist derjenige, der dich braucht. So you go ahead and you pray for him, you tell him, you teach him and get him baptized in the Holy Spirit. Okay, also gehst du hin und betest für ihn, erklärst es ihm, lehrst ihn und lässt ihn im Heiligen Geist taufen. Okay, combinado? Okay, stop. There you go, there you have your answer. Okay, das war's, da hast du deine Antwort. Na, nossa... In unseren Videos, die auf YouTube veröffentlicht werden, wird etwas über die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist freigeschaltet werden. She said in our diary of videos that we release on YouTube, there will be a series released about baptism, water, baptism, Holy Spirit, e quem vai gravar isso? We already did, Eu. I think. Ah, tá. Tá bom. So I'm going to obviously record a series about water baptism and baptism in the Holy Spirit. Ich werde also offensichtlich eine Serie über die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist machen. Ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Karen hat die Kontrolle über mein Leben. I don't have control of my life anymore. Karen has control of my life. Müssen wir die 10 Gebote halten? Denn das 4. Gebot sagt, dass wir den Sabbat halten müssen. Und es gibt eine Religion, die uns sagt, dass wir das halten sollen. Do we have to keep the 10 commandments because the 4th commandment is keep the Sabbath and there is a religion that tells us to keep this. I'm glad you said it's a religion and not it's a church. Ich bin froh, dass du gesagt hast, dass es sich um eine Religion und nicht um eine Gemeinde handelt. Because I do not believe that the Seventh-day Adventists are a church. Denn ich glaube nicht, dass die 7-Tags-Adventisten eine Kirche oder Gemeinde sind. I don't believe they're a church. Ich glaube nicht, dass sie eine Gemeinde sind. I believe they're religion. Ich glaube, sie sind eine Religion. Study careful the origin, Dr. Ellen White, and what they actually teach. Wenn du ihren Ursprung, Dr. Ellen White, und das, was sie lehren, genau studierst, you will find out they are a cult and not a church. Wirst du herausfinden, dass sie eine Sekte und keine Gemeinde sind. Now. Jetzt. Did I say that everybody who is in the Seventh-day Adventist group are going to hell. Never. Habe ich gesagt, dass jeder, der in der Sieben-Tags-Adventisten-Gruppe ist, in die Hölle kommt? Niemals. People in the Catholic Church that are going to heaven. Es gibt Menschen in der katholischen Kirche, die in den Himmel kommen. That does not make the Catholic Church a true church of Jesus Christ. Das macht aber die katholische Gemeinde nicht zur wahren Gemeinde Jesu Christi. No church will save you. Faith in Jesus Christ, his finished work on the cross and following him will save you. Keine Gemeinde wird dich retten. Der Glaube in Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz und ihm nachfolgen wird dich retten. So, what about the Ten Commandments? Was ist mit den Zehn Geboten? Jesus has very clearly said. Jesus sagte ganz klar. John chapter 13 verse 34. In Johannes 13, 44. I give you a new commandment. Ich gebe euch ein neues Gebot. That you love one another. Dass ihr euch untereinander liebt. If he says, I'm giving you a new commandment, that means the old commandments are gone. Wenn er also sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, bedeutet das, die alten Gebote sind weg. He picks up the same thing in Romans 13, verse 8. Paulus greift das gleich in Römer 13, Vers 8 auf. And he says, und er sagt, do not owe anything anyone anything except to love. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Because love fulfills the whole law. Denn die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. So, do we have to keep the Sabbath? Müssen wir also den Sabbat halten? No. Nein. Do we have to keep the commandment, do not commit adultery? Müssen wir das Gebot halten, die Ehe nicht zu brechen? Let's ask Debbie. Fragen wir Debbie. Then my microphone doesn't reach. Mein Mikrofon kommt nicht bei ihr an. Debbie, do I... She doesn't want to answer questions. Debbie, muss ich? Sie will die Frage nicht beantworten. Okay. If you would ask Debbie if I live by the commandment do not commit adultery, she would say no, my husband does not live by that commandment. Wenn du Debbie fragen würdest, ob ich nach dem Gebot du sollst nicht ehebrechen lebe, würde sie sagen, nein, mein Mann lebt nicht nach diesem Gebot. So I don't live by the commandment don't commit adultery. Ich lebe also nicht nach dem Gebot du sollst nicht ehebrechen. By the commandment I have to love my wife as Christ loves the church. Ich lebe nach dem Gebot, ich soll meine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Nobody has to tell me don't commit adultery because the moment I love her I cannot commit adultery. Niemand muss mir also sagen, dass ich nicht ehebrechen soll, denn wenn ich sie liebe, kann ich nicht ehebrechen. Don't live by any law that is written in the Bible, live by love. Lebe also nicht nach irgendeinem Gesetz, das in der Bibel steht, lebe in Liebe. By faith in what Jesus did on the cross. Und lebe im Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan and study hat. The Gospels. Und studiere die Evangelien. Jesus on purpose broke the Sabbath on a number of occasions. Jesus brach absichtlich den Sabbat bei vielen Gelegenheiten. Okay? Okay? Live by love people. Lebt in Liebe, Leute. Jesus simplified everything. Religion complicates everything. Jesus vereinfachte alles. Religion macht alles komplizierter. But, war der Garten Eden ein physischer Ort oder ein geistlicher Ort? Was the Garden Eden a physical place or was it a spiritual place? I've never been there, I don't know. Ich war noch nie dort, ich weiß es nicht. Sorry. Tut mir leid. I believe it was a physical place. Ich glaube, es war ein physischer Ort. I believe so. Ich glaube das. Because Adam was told to do stuff there. Denn Adam wurde befohlen, dort etwas zu tun. And Adam ate from a tree that was not a spiritual exercise, it was actual food. Und Adam aß vom Baum, das war keine geistliche Übung, sondern echte Nahrung. I believe it was a physical place. Ich glaube also, es war ein physischer Ort. But if any preacher in the world would say it's a spiritual place, I would not argue with him. I would say, okay. Aber wenn irgendein Prediger der Welt sagt, dass es ein geistlicher Ort war, würde ich ihm nicht widersprechen. Ich würde sagen, okay. In the Bible doesn't teach clear stuff. If it doesn't teach clear stuff, allow people to believe whatever they want to believe. Es gibt viele Dinge in der Bibel, über die die Bibel keine klaren Aussagen macht. Wenn sie nicht eindeutig lehrt, dann lass die Menschen glauben, was sie glauben wollen. So I believe it was physical, but whether it was physical or not, who knows? Ich glaube also, dass es physisch war. Ob es aber wirklich physisch war, wer weiß. Ein Arzt fragt, wie kann man Medizin und Übernatürliches miteinander verbinden? He said, I am a doctor and how do I combine medicine and the supernatural? Okay, let's go. Okay, dann mal los. Jesus traveled with a doctor. Jesus reiste mit einem Arzt. And even chose him to be one of his apostles. Und wählte ihn sogar zu einem seiner Apostel. Oh, sorry, he wasn't. He was just one of his disciples, Luke. Tut mir leid, das war er nicht. Er war nur einer seiner Jünger, Lukas. He was Paul's disciple. Er war Paulus' Jünger. But he obviously walked with Jesus because he wrote the gospel. He couldn't have written it if he wasn't there. Aber er war offensichtlich mit Jesus unterwegs, denn er schrieb das Evangelium. Er hätte es nicht schreiben können, wenn er nicht dabei gewesen wäre. And Luke was a doctor. Lukas war Arzt. So, Annalise asked me a very similar question. A few years ago. Annalise stellte mir vor ein paar Jahren eine ganz ähnliche Frage. Was tat ich? You know what I told her? Weißt du, was ich ihr sagte? When you get up in the morning, you say this. Ich sagte, wenn du morgens aufstehst, sagst du Folgendes. Say, Holy Spirit, I surrender. Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. I want to be used to you by you today when I go to my doctor's office. Ich will heute von dir gebraucht werden, wenn ich in meine Arztpraxis gehe. Holy Spirit, please just lead me. I surrender to you. Whatever you want to do, I will do. Heiliger Geist, bitte leite mich. Ich gebe mich dir hin. Was auch immer du von mir willst, ich werde es tun. Sometimes she gives prescription. Manchmal verschreibt sie ein Rezept. Sometimes she treats them as a doctor-patient treat. Manchmal behandelt sie die Patienten so, wie ein Arzt es tut. And when the Holy Spirit says pray, she closes the door and she said, excuse me, sir, can I pray for you? Und wenn der Heilige Geist sagt, bete, schließt sie die Tür und sagt, entschuldigen Sie, kann ich für Sie beten? And then she prays. Und dann betet sie. So I don't see why those two have to be in opposition. Ich sehe nicht, warum diese beiden Dinge im Widerspruch zueinander sein müssen. As a doctor, you want people to be well. Jesus wants people to be well. So you are working together. Als Arzt willst du, dass es den Menschen gut geht. Jesus will, dass es den Menschen gut geht. Ihr arbeitet also zusammen. There are people who will not receive prayer, so help them with your medical knowledge. Es gibt Menschen, die das Gebet nicht annehmen, also hilf ihnen mit deinem medizinischen Wissen. There are people who don't have the faith. Es gibt Menschen, die keinen Glauben haben. Even they are Christians. Auch wenn sie Christen sind. So help them with your medical knowledge. Also hilf ihnen mit medizinischem Wissen. The danger is when you limit God in the supernatural because of your medical knowledge. Die Gefahr besteht darin, dass du Gott im Übernatürlichen aufgrund deines medizinischen Wissens limitierst. Das ist die Gefahr. I found that doctors and nurses have the greatest difficulty believing for the supernatural because they've been trained to think rationally. Ich habe festgestellt, dass Ärzte und Krankenschwestern die größten Schwierigkeiten haben, an das Übernatürliche zu glauben, denn sie haben gelernt, rational zu denken. You know what my wife told me? Weißt du, was meine Frau mir sagte? Many occasions. Bei vielen Gelegenheiten. I prayed for people who were sick and I had the faith, the power went out of my body, but they didn't get healed. Ich betete für kranke Menschen und ich hatte den Glauben. Kraft strömte aus meinem Körper, aber sie wurden nicht geheilt. And Debbie told me this. Und Debbie sagte mir dies. Break off the words of the doctor over their hearts because they are lies that they believe. Brich die Worte des Arztes in ihrem Herzen, denn es sind Lügen, denen sie glauben. Now the doctor didn't lie to him on purpose. Der Arzt hat sie nicht mit Absicht angelogen. Der Arzt sagte, tut mir leid, Sie haben Krebs, Sie haben noch 4 Monate zu leben. Ich bete also dafür, dass sie leben, aber sie glauben der Aussage des Arztes. Es ist also eine Lüge, wenn du das mit dem Wort Gottes vergleichst. My advice to you is walk with the Holy Spirit every day. Deshalb rate ich dir, geh jeden Tag mit dem Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich will die Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes heilen. Aber für alle, die das nicht empfangen können, die nicht offen dafür sind, die keinen Glauben haben oder vielleicht auch ich in diesem Moment keinen Glauben habe, da setze ich mein ärztliches Wissen ein. Das ist mein Ratschlag. Ich komme aus einer Religion, die viel über den Heiligen Geist redet, dass die Heiligen für uns eintreten. Und ich habe gehört, dass du darüber sprichst. Ich möchte wissen, was du darüber denkst. So she said, I come from a religion that talked a lot about the saints intercede for us. And then she said, so I heard you talk about this, so I want to know your understanding about this. Okay, listen to this. Okay, hör zu. There's one saint that I'm especially in love with. Es gibt eine Heilige, in die ich besonders verliebt bin. That I interact on a daily basis. Mit ihr habe ich täglich zu tun. I even sleep with her. Ich schlafe sogar mit ihr. She's beautiful. Sie ist wunderschön. My wife. Das ist meine Frau. She's a saint. Sie ist eine Heilige. Look, you think I'm joking. Schaut, ihr denkt, ich mache Witze. The Bible calls us Christians saints. Die Bibel nennt uns Christen Heilige. Think about this. Denk mal darüber nach. Who are the saints that are in Corinth, Paul wrote? Paulus schrieb an die Heiligen in Korinth. So the problem is a lot of religion made only the people who have died saints. Das Problem ist, viele Religionen machen nur die Menschen, die gestorben sind, zu Heiligen. But the Bible calls those who are in Christ Jesus saints. Aber die Bibel nennt diejenigen, die in Jesus Christus sind, Heilige. Now, if everybody who is in Christ Jesus is a saint, wenn nun jeder, der in Jesus Christus ist, ein Heiliger ist, and I'm going to give you my opinion. Und ich sage euch meine Meinung. On YouTube, we're gonna record this. I don't care what people think. Auf YouTube nehmen wir das auf. Es ist mir egal, was die Leute denken. It's what I really believe. Das glaube ich wirklich. I believe that everybody who is in Christ is a saint. Ich glaube, dass jeder, der in Christus ist, ein Heiliger ist. Daniel is a saint. Daniel ist also ein Heiliger. Not every saint always acts like a saint, but that doesn't mean they're not saints. Nicht jeder Heilige verhält sich immer wie ein Heiliger. Das bedeutet aber nicht, dass er kein Heiliger ist. See, we are saints because of our position in Christ, not because of what we do. Wir sind also Heilige aufgrund unserer Stellung in Christus, nicht aufgrund dessen, was wir tun. I'm a saint, you're a saint, Debbie is a saint, Karina is a saint, we're all saints. Ich bin ein Heiliger, du bist ein Heiliger, Debbie ist eine Heilige, Karina ist eine Heilige, wir alle sind Heilige. Some of you act as saints, some of you don't act as saints. Manche von euch verhalten sich wie Heilige, manche nicht. Just how we live our lives. So leben wir halt. Now, if I'm a saint because I'm in Christ, wenn ich nun ein Heiliger bin, weil ich in Christus bin, what happens if I die? Was passiert, wenn ich sterbe? Well, actually, I don't die. Nun, eigentlich sterbe ich nicht. There is the problem. Genau da liegt das Problem. We think death is the end, but in the original Hebrew meaning, death means separation, not an end. Wir denken, dass der Tod das Ende ist, aber in der ursprünglichen hebräischen Bedeutung bedeutet Tod nicht das Ende, sondern Trennung. Jesus said, Jesus sagte, those in John 11, in Johannes 11, those who believe in me will live even though they die. Diejenigen, die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie sterben. Because he is the resurrection and the life. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. If you study the New Testament carefully, wenn du das Neue Testament sorgfältig studierst, apart from a very few exceptions, the language changed. Hat sich diese Sprache bis auf wenige Ausnahmen geändert. After the resurrection of Jesus, it's not talking anymore about Christian dying. Nach der Auferstehung Jesu wird nicht mehr von dem Sterben der Christen geredet. Only a few exceptions. Bis auf wenige Ausnahmen. Talks about departing and being with Christ. Es wird vom Weggehen und vom Zusammensein mit Christus geredet. Falling asleep. Es wird vom Entschlafen, also Einschlafen geredet. It's talking about being unclosed from this tent and being closed for the heavenly tent. Es wird davon geredet, dass man dieses Zelt ablegen und das Himmlische anziehen wird. So, if I would drop dead right now, wenn ich also jetzt tot umfallen würde, I would not be dead. Wäre ich nicht tot. I would continue to live, but my spirit would be separated from my body. Ich würde weiterleben, aber mein Geist wäre von meinem Körper getrennt. Because death is not the end, death is separation. Denn der Tod ist nicht das Ende, sondern Trennung. So if my spirit, who according to 2 Corinthians 5, from verse 1 all the way through to verse 13, wenn also mein Geist laut 2. Korinther 5 von Vers 1 bis hin zu Vers 13, it's very clear that the real Reinhard is not the body, but it's the spirit. Es ist ganz klar, dass der wahre Reinhard nicht der Körper, sondern der Geist ist. So if I drop dead, so to say, I actually don't drop dead, I continue to live. Wenn ich also sozusagen tot umfalle, falle ich nicht tot um, sondern lebe weiter. I just don't live anymore in this physical body. Ich lebe nun nicht mehr in diesem physischen Körper. Paul said in Philippians chapter 2, Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, I desire to depart and go to be with Christ. I don't know which is better for me. Ich sehne mich danach, wegzugehen und bei Christus zu sein. Ich weiß nicht, was besser für mich ist. Paul was clear, when his life on this earth is over, he's not dying, he's going to continue to live just at a different place. Paulus war sich also im Klaren darüber, dass er nicht stirbt, wenn sein Leben auf der Erde vorbei ist. Er lebt weiter, nur an einem anderen Ort. If I am a saint, wenn ich nun ein Heiliger bin, und mein Leben auf der Erde zu Ende ist, lebe ich tatsächlich im Himmel weiter. And if the Bible is true, und wenn die Bibel wahr ist, I right now, today, according to Ephesians 2, verse 6, am seated in heavenly place, that means I am there where all the saints are. Dann sitze ich laut Epheser 2, Vers 6 jetzt schon in den himmlischen Regionen. Das heißt, ich bin dort, wo alle Heiligen sind. So you tell me. Also sag du es mir. What's the difference if I interact to this saint Daniel or to this saint Abraham? Sag mir, was für einen Unterschied es macht, ob ich mit diesem heiligen Daniel oder mit dem heiligen Abraham interagiere. Tell me, what's the difference? Sag mir, wo ist da der Unterschied? If I'm seated in heavenly places, tell me one Bible verse in the New Testament after the death and resurrection of Jesus that forbids people to have any interaction with saints in heaven. Wenn ich in den himmlischen Regionen sitze, nenne mir einen Bibelvers im Neuen Testament, der nach dem Tod und der Auferstehung Jesu den Menschen verbietet, mit den Heiligen im Himmel zu interagieren. It doesn't forbid you. Sie verbietet es dir nicht. Now your question about intercession, that's a different story. Deine Frage bezüglich der Fürbitte ist eine andere Geschichte. Because what does intercession mean? Denn was bedeutet Fürbitte? Intercession means you're trying to get somebody else to now be the mediator between God and you. That you do not need. Fürbitte bedeutet, dass du versuchst, jemanden dazu zu bringen, als Vermittler zwischen Gott und dir aufzutreten. Das brauchst du nicht. Jesus is at the right hand of God, interceding for us. The Holy Spirit intercedes for us according to Romans chapter 8. Jesus ist dort zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Der Heilige Geist tritt für uns ein, heißt es im Römer 8. Ich verstehe Fürbitte nicht so wie die meisten Menschen. Ich denke, das ist nur religiöses Zeug. Because we have been told intercession means to pray long enough and hard enough to finally God do something. Denn uns wurde vermittelt, dass es bei der Fürbitte darum geht, lange und intensiv genug zu beten, damit Gott endlich etwas tut. I don't need a saint, I don't need Debbie, I don't need Daniel, I don't need the prophet, I don't need the pope, I don't need anybody to convince God to do anything for me. Ich brauche keinen Heiligen, keine Debbie, keinen Daniel, keinen Propheten, keinen Papst. Ich brauche niemanden, der Gott davon überzeugt, etwas für mich zu tun. Jesus did it all. Jesus hat alles getan. I have to learn to walk in that. Und ich muss lernen, darin zu wandeln. So I hope that was an answer for you. Ich hoffe, das war eine Antwort für dich. Wie kann ich ein Kind von Verhaltensproblemen heilen oder heilen lassen? That's a difficult question. How can I get a child healed from behavioral issues? Yeah, behavioral issues. Oh, like hyperactivity, bipolar disease. I mean, that's a too general question for me. Ich meine, das ist eine zu allgemeine Frage für mich. I tell you what. Ich sage dir etwas. I have three children. Ich habe drei Kinder. They all had behavioral issues. Sie hatten alle Verhaltensauffälligkeiten. That's what kids do. Das ist bei Kindern so. Kids have behavioral issues. Kinder haben Verhaltensauffälligkeiten. So I never really have believed that these things are diseases. Ich habe nie wirklich geglaubt, dass es sich dabei um Krankheiten handelt. I know. I'm not really sure if this is diseases. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um Krankheiten handelt. I know the medical science tells us bipolar, depression. I'm not sure if these things are, I'm just telling you, I'm not sure if they're all really diseases. Ich weiß, dass die Medizin von bipolaren Störungen und Depressionen spricht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das alles wirklich Krankheiten sind. I believe they are messed up hearts that need to be restored. Ich glaube, dass es verkorkste Herzen sind, die wiederhergestellt werden müssen. That's what I believe. Das ist das, was ich glaube. I believe a lot of this stuff with ADHD, hypertension and all of this. I think a lot of them is environmentally and food. Ich glaube, dass viele dieser Dinge wie ADHS, Hypertonie und all das, ich glaube, vieles davon ist umwelt- und ernährungsbedingt. We work with children with all of these problems in America. Wir haben in Amerika mit Kindern gearbeitet, die diese Probleme hatten. They lived with us. Sie lebten mit uns. We took every one of them off medication, even though we were forbidden to do so by the government authority. Wir haben bei allen von ihnen die Medikamente abgesetzt, obwohl es uns von den Behörden verboten wurde. One of the guy's kids was so bad that nobody could stand him, and the schools didn't know what to do with him anymore. Einer der Jungs war so schlimm, dass ihn niemand leiden konnte. Die Schulen wussten nicht mehr, was sie mit ihm machen sollten. And the social worker and judge forbid us to take the kid off medication. I took it off anyhow. Und der Sozialarbeiter und Richter hat uns verboten, die Medikamente für das Kind abzusetzen. Ich habe sie trotzdem abgesetzt. I never cared to do what I want to do from my heart. Put me to prison, I don't care. Throw me out, I don't care. Ich werde immer das tun, was ich auf dem Herzen habe. Selbst wenn ich ins Gefängnis käme, wenn man mich rausschmeißt, wäre es mir egal. I don't care. Es kümmert mich nicht. Do you know what? Und weißt du was? The social worker was shocked. The school principal was shocked. People in the church were shocked. Everybody was shocked. Ask Debbie. Der Sozialarbeiter war schockiert, der Schulleiter war schockiert, die Leute in der Gemeinde waren schockiert, alle waren schockiert. Frag Debbie. How the kid got mentally restored. Wie das Kind geistig wiederhergestellt wurde. See, once you go to the issue of the heart, confront that issue and give the child unconditional love and healthy boundaries. Wenn du das Thema Herz angehst, das Problem konfrontierst und dem Kind bedingungslose Liebe und gesunde Grenzen gibst, I believe that you will see powerful transformation. Glaube ich, dass du eine gewaltige Veränderung erleben wirst. There's one last thing. Da ist noch etwas. It frustrates me in Brazilian Kids Care. Und das frustriert mich bei Brazilian Kids Care. I said this in our last leadership meeting. Das sagte ich bei unserem letzten Leiterschaftstreffen. We keep cursing the child that's already in problem. Wir verfluchen weiterhin das Kind, das bereits ein Problem hat. We keep saying he's a problem child. Wir sagen weiterhin, dass er ein Problemkind ist. Why don't we say he's a new creation in Christ Jesus? He's a powerful man. He's an incredible woman. Why don't we declare purpose? But why do we keep saying what is the facts instead of saying what is the truth? Warum sagen wir nicht, er ist eine neue Schöpfung in Christus Jesus? Er ist ein mächtiger Mann, eine unglaubliche Frau. Warum deklarieren wir das nicht bewusst? Warum sagen wir weiterhin nur was Falsches und verkünden nicht die Wahrheit? You know, I walk in the orphanage, I see destroyed kids, and I want to grab the kids and say, I will show you the power of God. But all the people around me say, you have to understand the background this little child comes from. He's been raped since a little baby. Where is Jesus in this whole thing? Ich gehe in ein Waisenhaus und sehe zerstörte Kinder, möchte sie packen und sagen, ich werde dir die Kraft Gottes zeigen. Aber alle Leute um mich herum sagen, du musst verstehen, aus welchem Umfeld das Kind kommt. Es wurde als kleines Baby vergewaltigt. Wo ist Jesus in dieser ganzen Sache? Tut mir leid, Karina, tut mir leid. All of my hope is in Jesus and Karina. Meine ganze Hoffnung liegt in Jesus und Karina. Denn sie ist die Leiterin des Waisenhauses in Goiânia und sie will das Übernatürliche. You have to believe that it doesn't matter how screwed up the child is, that the power of Jesus is big enough to make it a perfect, successful, more than a conqueror. Wir müssen daran glauben, dass die Kraft Jesu groß genug ist, um das Kind perfekt, erfolgreich und zu einem Überwinder zu machen, egal wie verkorkst es ist. But it goes back again. We look at the problem, at the mentally disabled child, and we think problem, but we don't see the child victorious, powerful, successful, prosperous. Aber wir schauen auf das Problem des mental behinderten Kindes und denken problembezogen und sehen das Kind nicht als siegreich, kraftvoll, erfolgreich und wohlhabend. So begin to see that mentally difficult child as an incredible victorious child with incredible behavior. Fang also an, das psychisch schwierige Kind als ein unglaublich siegreiches Kind mit einem unglaublichen Verhalten zu sehen. Faith works. Glaube funktioniert. It always works. Er funktioniert immer. Right, Karina? Stimmt's, Karina? We're gonna show them. Wir zeigen es ihnen. You, me, Debbie and Jesus. Du, ich, Debbie und Jesus. Let's rock the world. Lasst uns die Welt rocken. Woher weiß ich, ob ich im Glauben wandle oder verantwortungslos bin? Ah, that's a good question. How do I know if I walk by faith or if I am irresponsibly? Look, Olli, if Murilo and me make the same decision, he's irresponsible, I'm walking by faith. Das ist eine gute Frage. Schau, wenn Murilo und ich die gleiche Entscheidung treffen, er ist verantwortungslos, ich wandle im Glauben. Listen to me. Hör mir zu. Faith has to do with your heart beliefs, with nothing else. Glaube hat etwas mit der Überzeugung deines Herzens zu tun, mit nichts anderem. So look at this. Schau mal. I believe that if I need 50,000 reais by the end of next week to pay all of my employees, I probably need more than that, but let's imagine. Yeah. Ich glaube, wenn ich bis Ende nächster Woche 9.000 Euro brauche, um all meine Angestellten zu bezahlen, ich brauche wahrscheinlich mehr als das, aber stellen wir uns das mal vor. And I have exactly 50,000 on the account of my company. Und ich habe genau 9.000 Euro auf meinem Firmenkonto. It is irresponsible to give this money away. Dann wäre es verantwortungslos, dieses Geld zu verschenken. Das ist verantwortungslos. Aber hier ist das Wichtige. Wenn du lernst, aus dem Glauben zu leben, lebst du nicht mehr nach der Vernunft. Wenn ich eine Not sehe und mein Herz wird berührt und ich fühle in meinem Herzen, give away the 50,000 to that person. Dass der Herr sagt, gib dieser Person die 9.000, I would not think twice. Würde ich nicht zweimal überlegen. Every single time the Lord speaks to me, I stop thinking. Jedes Mal, wenn der Herr zu mir spricht, höre ich auf zu denken. I tell you why. Ich sage dir warum. Because once I think and rationalize and reason what God says, that's when I will become irresponsible. Denn wenn ich erst einmal nachdenke und rational überlege, was Gott sagt, werde ich unverantwortlich. What's really irresponsible? Was ist wirklich unverantwortlich? Disobey God. Gott nicht zu gehorchen. That's the greatest irresponsibility a Christian can commit. Das ist die größte Unverantwortlichkeit, die ein Christ begehen kann. Think about it. Denk mal darüber nach. So the moment God says give it away and I start to think I will become irresponsible because now I keep the money to pay my employees. In dem Moment, in dem Gott sagt, gib es weg und ich anfange nachzudenken, werde ich unverantwortlich, denn jetzt behalte ich das Geld, um meine Angestellten zu bezahlen. So for me it's obeying God. No question, do it. Für mich heißt es also, Gott zu gehorchen, keine Frage, tu es. When you don't know for sure what's the will of God, then act in your life and live by wisdom. Wenn du nicht sicher weißt, ob es der Wille Gottes ist, dann handle in deinem Leben mit Weisheit. So many of us, we live by wisdom, but in reality we feel in our heart we should do something different, but we're too scared to do it. Viele von uns leben nach der Weisheit, aber in Wirklichkeit fühlen wir in unserem Herzen, dass wir etwas anderes tun sollten. Doch wir haben Angst, es zu tun. You know wisdom, but in reality we don't follow God. Oh, perfect. Wir leben nach dem Prinzip der Weisheit, aber in Wirklichkeit gehorchen wir Gott nicht. Jessica, Murillos Frau, kümmert sich um alle unsere Finanzen. Sie hat es sehr schwer mit mir. Fast jeden Tag sagt Vinicius, der ehemalige Manager, und Murillo zu mir, Reinhard, du frustrierst Jessica zu sehr. Reinhard, das kannst du ihr nicht antun. Eines Tages rief ich sie an oder schickte ihr eine Nachricht, ich erinnere mich nicht mehr. Ich sagte, Jessica, hör mir zu. Ich habe dich nicht eingestellt, um für Finanzen zu glauben. Ich habe dich nicht eingestellt, damit du finanzielle Entscheidungen triffst, ich treffe sie. Ich habe dich eingestellt, damit du dich um die Rechnungen, die Konten, die Leute und all diese Dinge kümmerst. Du brauchst nicht für Finanzen zu glauben, das tue ich. Heute haben Jessica und ich die tollste und wunderbarste Beziehung. Ich sage, tu es, und sie stellt nichts mehr in Frage. Denn sie hat verstanden, dass wenn Reinhard etwas von Gott fühlt, dann tut er es auch. Reinhard denkt nicht darüber nach. Ich denke, das ist die beste und verantwortungsvollste Art zu leben, immer Gott zu folgen. So follow his spirit. Also folge seinem Geist. But what have we done? Doch was taten wir? We followed what we wanted to do. That's why we made a lot of irresponsible decisions, because you have no biblical basis for faith to do what you want to do. Wir folgten dem, was wir tun wollten. Deshalb haben wir viele unverantwortliche Entscheidungen getroffen, denn es gibt keine biblische Grundlage für Glauben, um das zu tun, was man tun will. The only biblical basis for faith is to do what he wants. Die einzige biblische Grundlage für Glauben ist, das zu tun, was er will. Comes back to, am I doing what he wants me to do? Es geht also darum, dass ich das tue, was er von mir will. As long as I obey him, I will never be responsible. Solange ich ihm gehorche, werde ich niemals unverantwortlich sein. What I wanna do, I'll always get into irresponsibility, and then I think I live by faith, but I don't. Wenn ich aber tue, was ich will, bin ich immer unverantwortlich. Dann denke ich, ich lebe aus dem Glauben, aber das stimmt nicht. Does it help you? Hilft dir das? Good job. Gute Arbeit. Gibt es einen praktischen Weg, wie wir die Kinder lehren können, im Übernatürlichen zu wandeln? Ist es something more practical in a really simple practical way that we can teach the children to flow in the supernatural, to walk in the supernatural? Yeah, like any tips? Yeah. Look. Schau. I really believe, ich glaube wirklich, that no. Dass nein. I believe that the best thing is we let the kids teach us how to walk in the supernatural. Ich glaube, das Beste ist, wenn die Kinder uns lehren, wie wir im Übernatürlichen wandeln können. The problem is we are stopping the kids from walking in the supernatural by our unbelief, by our rational way of living, by all this stuff how we've learned to live life. Das Problem ist, dass wir die Kinder durch unseren Unglauben, unsere rationale Lebensweise und durch all die Dinge, die wir gelernt haben, wie wir leben, davon abhalten, im Übernatürlichen zu wandeln. Every little child has an imaginary friend. Jedes kleine Kind hat einen imaginären Freund. What do we do? Was tun wir? Don't talk to your imaginary friend. It doesn't exist. Rede nicht mit einem imaginären Freund, den gibt es nicht. We actually believe the kids interact with angels. Ich glaube tatsächlich, dass Kinder mit Engeln interagieren. They don't know what they call it. Sie wissen nur nicht, wie sie es nennen sollen. The kids dreams of things that are 100 times as big as the kid can ever do. Jedes Kind träumt von Dingen, die 100-mal größer sind als das, was ein Kind jemals tun kann. The desire for the supernatural is built in that child from the day it is born. Die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen wird dem Kind vom Tag seiner Geburt an in die Wiege gelegt. Was du also tun kannst, ist, sie ständig anzuregen und zu fördern. Don't be afraid of mistakes. Hab keine Angst vor Fehlern. Don't be afraid of disappointment. The child will get over it very easily. Fürchte dich nicht vor Enttäuschungen. Das Kind wird sehr leicht darüber hinwegkommen. Wenn das Kind dich mit deinem Unglauben konfrontiert, sei demütig und sage, oh mein Gott, mein Kind hat recht. Ich glaube also, dass es das Beste ist, wenn wir ständig das Verlangen nach der geistlichen und übernatürlichen Welt im Kind anregen. Make it a natural thing. Mache es zu einer natürlichen Sache. When you get in the car, say, wenn du ins Auto steigst, sag... Said the little girl, hang on, we're not gonna drive off. Sag dem kleinen Mädchen, warte mal, wir fahren noch nicht los. We need the angels. Wir brauchen die Engel. You say, angels, bring us safely to the place where we go. Sag, Engel, bringt uns sicher an den Ort, wo wir hinfahren. When you get out of the car, say thank you, angels. Good job. Wenn du aus dem Auto steigst, sagst du danke, Engel. Gute Arbeit. So make it a natural thing to teach the child that the supernatural is the way we're supposed to live. Mach es also zur Selbstverständlichkeit. Bringe dem Kind bei, dass das Übernatürliche die Art ist, wie man leben soll. So continuously stimulate a desire and a hunger for the supernatural in the spiritual world. Rege also immer wieder das Verlangen, den Hunger nach dem Übernatürlichen und der geistlichen Welt an. And don't be afraid of mistakes and be humble. Habe keine Angst vor Fehlern und sei demütig. You know, there will be times you will have to say to your child, I'm so sorry, mommy should have believed better. Es wird Momente geben, in denen du zu deinem Kind sagen musst, es tut mir so leid, Mama hätte besser glauben sollen. Don't worry, mommy is learning. Keine Sorge, Mama ist am Lernen. And you will see, you're going to see great things. Und du wirst sehen, dass du große Dinge erleben wirst. Let's go, people. Es geht um Homosexualität. Wie glaubst du, dass Gott Homosexualität sieht? Was denkst du, wie wir mit unseren erwachsenen Verwandten umgehen sollen, die homosexuell sind? Okay, so her question is about homosexuality. The first question is, how do you believe that God sees homosexuality? The second question is, how do you think we should handle our relatives who are homosexual? My question was, how old they are, and they are adults. Okay, so how does God see homosexuality? Wie sieht Gott Homosexualität? I'm telling you my opinion only. Ich sage dir nur meine Meinung. Everybody can disagree with it. Jeder kann damit nicht übereinstimmen. But I believe that if after this meeting tonight, aber ich glaube, wenn ich heute Abend nach diesem Treffen I go home and I sleep with Daniel, nach Hause gehe und mit Daniel schlafe and then tomorrow night, und dann morgen Nacht I go home and sleep with Karina. Nach Hause gehe und mit Karina schlafe. I don't believe it makes a difference to God. Ich glaube nicht, dass es für Gott einen Unterschied macht. I've committed adultery. Ich habe Ehebruch begangen. Both is sin. Beides ist Sünde. Sex outside of marriage is sin. It's that simple. Sex außerhalb der Ehe ist Sünde. So einfach ist das. Unfortunately, the church has made this humongous difference between homosexuality and sexual sin. Leider hat die Gemeinde oder Kirche diesen riesigen Unterschied zwischen Homosexualität und sexueller Sünde gemacht. I don't see that. Das sehe ich nicht. I see homosexuality as a sin because it's sex outside of a marriage between a husband and a wife. Für mich ist Homosexualität genau eine Sünde wie Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. So marriage is supposed to be between a man and a woman. God ordained it like this. It's in the beginning. That's very clear to me. Die Ehe sollte also zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Gott hat das am Anfang so festgelegt. Das ist für mich ganz klar. Unfortunately, many churches have either rejected the homosexuals and the other ones have embraced them and allowed them to continue in the sin. Both things are wrong. Leider haben viele Gemeinden entweder die Homosexuellen abgelehnt oder sie umarmt und ihnen erlaubt, weiter zu sündigen. Beides ist falsch. Daniel and me were in the south of Brazil. Daniel und ich waren im Süden Brasiliens. Santa Catarina. And God gave me this most beautiful word for a homosexual couple, two gay guys, and they were so deeply touched by Jesus that they fell into each other's arms, crying like little babies in the middle of the meeting. It was beautiful. Und Gott gab mir dieses wunderbarste Wort für ein homosexuelles Paar. Zwei schwule Jungs, die so tief von Jesus berührt waren, dass sie sich in die Arme fielen und mitten in der Versammlung weinten wie kleine Babys. Es war wunderschön. It's beautiful. Es war wunderschön. Everybody was shocked. Alle waren schockiert. I thought, Jesus, you are so much better than the religious Christians. Ich dachte, Jesus, du bist so viel besser als die religiösen Christen. I talked. The boys of Valley. Afterwards, I talked to the guy. Danach habe ich mit den Jungs geredet. Are you ready for a smack in your face? Seid ihr bereit für eine Ohrfeige? You guys ready for a smack in the face? Seid ihr bereit für eine Ohrfeige? I've never seen these people. Ich habe die Leute noch nie gesehen. One of the guy who lived with that other guy in a relationship. Einer der Jungs, der mit dem anderen Kerl in einer Beziehung lebte. He used to be a worship leader of Hillsong. War früher ein Lobpreisleiter von Hillsong. And then one day he confessed to his pastors his internal struggle with his love for man. And his leaders murdered the guy. That's so evil. They murdered him spiritually. Eines Tages gestand er seinen Pastoren seinen inneren Kampf mit der Liebe zu Männern und seine Leiter töteten den Kerl. Das ist so böse. Sie haben ihn geistlich getötet. Instead of loving him, helping him, caring for him, gone. Anstatt ihn zu lieben, ihm zu helfen und sich um ihn zu kümmern, weg war er. So blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Homosexualität auszuleben. Daniel, was with me, remember? Daniel war bei mir, erinnerst du dich? Nothing, and God in his grace shows his purpose, His love, his kindness, God is so much better people than you can ever figure out. Trust me. Ich wusste nichts und Gott in seiner Gnade zeigte seine Absicht, seine Liebe, seine Güte. Gott ist so viel besser, Leute, als ihr es euch je vorstellen könnt. Vertraut so mir. Good. Er ist so gut. Homosexuality is sin because it's a sexual relationship outside the relationship of a marriage of husband and wife. Homosexualität ist eine Sünde, weil es sich um eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe von Ehemann und Ehefrau handelt. So positioniere ich mich. Well, I position myself the same way when a man lives with a woman who is not married. I say, hey guys, you are all living in sin. Aber ich vertrete die gleiche Position, wenn ein Mann mit einer Frau ohne Trauschein zusammenlebt. Das sage ich auch. Hey Leute, ihr lebt in Sünde. So, we need to repent from sin. Deshalb müssen wir von der Sünde umkehren. You can't live with unrepentant sin. Man kann nicht mit unbereinigter Sünde leben. That's the first thing. Yes, it's sin. Das ist also der erste Punkt. Ja, es ist Sünde. Die zweite Sache, die Gemeinde soll ihnen eine Lösung bieten und nicht mit dem Finger auf sie zeigen. Where is the church that has the solution for the gays? Tell me. Wo ist die Gemeinde, die eine Lösung für die Schwulen hat? Sagt es mir. Sagt es mir. Where are the leaders who are willing to sit down and say, hey, listen, you want to be free from the power of sin? I can help you become free from the power of sin. The only thing we can do is judge, criticize, then stop it. Wo sind die Verantwortlichen oder die Leiter, die bereit sind, sich hinzusetzen und zu sagen, hör zu, wollt ihr frei sein von der Macht der Sünde? Ich helfe dir, dich von der Macht der Sünde zu befreien. Alles, was man tut, ist urteilen und kritisieren. Hört auf damit. You can't tell a sinner to stop sinning. A sinner will always sin. Du kannst einem Sünder nicht sagen, er solle aufhören zu sündigen. Ein Sünder wird immer sündigen. Bring the sinner to the place where he will become a saint. Through the finished work of Jesus Christ. Du musst den Sünder an einen Ort bringen, an dem er durch das vollbrachte Werk Jesu Christi zum Heiligen wird. Then you will help him to stop walking in sin. Dann wirst du ihm helfen, nicht mehr in Sünde zu leben. It's that simple. Das ist so einfach. But if they choose to continue to live a homosexual lifestyle, I will love them as much as I can always love them. But I consider them as people who live in sin. Wenn sie sich jedoch dafür entscheiden, ihren homosexuellen Lebensstil fortzusetzen, werde ich sie so sehr lieben, wie ich kann. Aber ich betrachte sie als Menschen, die in Sünde leben. So we need to learn to love unconditionally. Wir müssen also lernen, bedingungslos zu lieben. But we also need to not be afraid to say, well, the Bible calls it sin, so I call it sin too. Aber wir dürfen auch keine Angst davor haben, zu sagen, die Bibel nennt es Sünde, also nenne ich es auch Sünde. The last thought, ein letzter Gedanke. The temptation to homosexuality is not sin. Die Versuchung zur Homosexualität ist keine Sünde. And that's a mistake the church has made. Und das ist ein Fehler, den die Gemeinden machen. So there are people who struggle with the temptation. They say, I'm drawn to a man. Or a woman says, I'm drawn to a woman. And we say, oh, you are gay. Es gibt also Menschen, die gegen die Versuchung ankämpfen. Sie sagen, ich fühle mich zu einem Mann hingezogen. Die Frau sagt, ich fühle mich zu einer Frau hingezogen. Und wir sagen, oh, du bist schwul. I don't agree. Dem stimme ich nicht zu. Guys, Gente. If every one of you men in this room who's ever been drawn to pornography or masturbation or adultery would be a sinner, then how on earth are you ever going to make it to heaven? Leute, wenn jeder von euch Männern in diesem Raum sich zu Pornografie, Masturbation oder zum Ehebruch hingezogen fühlen würde und damit ein Sünder wäre, wie um alles in der Welt würdet ihr es dann in den Himmel schaffen? Temptation is part of life. Die Versuchung ist Teil des Lebens. So you've got to learn to overcome temptation. Deshalb musst du lernen, die Versuchung zu überwinden. But we don't teach this to the homosexual. Doch das vermitteln wir den Homosexuellen nicht. We teach them, why are you tempted to sleep with a guy? I'm tempted to sleep with a girl too, but I don't do it. Wenn wir es ihnen so vermitteln würden, du bist versucht, mit einem Mann zu schlafen, ich bin auch versucht, mit einem Mädchen zu schlafen, aber ich tue es nicht. You understand? Verstehst du das? So that's my position on homosexuality. Das ist also meine Position zur Homosexualität. Was ist mit den Verwandten? Oh, die Verwandten, die sollst du lieben. Weißt du, eine Zeit lang dachten wir, unser Sohn sei schwul. And then we realized he was just a little confused. Dann erkannten wir, dass er nur ein bisschen verwirrt war. Today he's married to quite an incredible woman. Heute ist er mit einer ganz unglaublichen Frau verheiratet. Relatives just need to love their children, gay and not gay, living with another girl, living with another man. Love your kids. Verwandte sollen ihre Kinder einfach lieben, egal ob sie schwul sind oder nicht. Egal ob es mit einem Mädchen lebt oder mit einem Mann zusammenlebt. Liebe deine Kinder. The moment your child is an adult, For heaven's sake, stop being this micromanaging, controlling parent. Und noch etwas, in dem Moment, wo dein Kind erwachsen ist, um Himmels Willen, hör auf, dieses kleinlich kontrollierende Elternteil zu sein. Allow them to make the choices that they make, even though they are destructive. Erlaube ihnen, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie verhängnisvoll sind. Think about this. Denk über dies nach. You are God's child and he doesn't control you, manipulate and micromanage and make you a good Christian. Du bist Gottes Kind und er kontrolliert dich nicht, manipuliert dich nicht, verwaltet dich nicht kleinlich und macht dich nicht zu einem guten Christen. Wenn er es tun würde, hätte er eine viel bessere Gemeinde. Er erlaubt dir, deine Entscheidungen zu treffen, also erlaube deinem erwachsenen Kind, seine Entscheidungen zu treffen und liebe weiterhin dein erwachsenes Kind. Nächste Frage. Vor 2 Jahren, im Jahr 2020, haben wir vom Neuen Bund gehört. Wir haben all diese Lehren studiert und jetzt können wir in keine Gemeinde mehr gehen, weil alles, was sie lehren, das Gegenteil ist. Es ist alles so religiös und wirklich schlecht. Was kann ich also tun, um mich wieder zu versöhnen? Ich möchte mit Menschen zusammen sein. Ich möchte Gemeinschaft mit Menschen haben. Aber ich kann nicht in dieser religiösen Institution sein. 2 years ago, in 2020, we learned about the new covenant. And, you know, we learned all this teaching. And now we can't go back to any church, because everything they teach is the opposite. It's also religious and really bad. So his question is, what do I do to reconcile that? I want to be with people, I want to have communion with people, but I can't be in this religious institution. So the best thing to do is to do what I did. Das Beste, was du tun kannst, ist, was ich tat. Rent yourself a house with 10 bedrooms and fill it with people. Miete dir ein Haus mit 10 Schlafzimmern und fülle es mit Menschen. I have so much fellowship every single day in my house that I wish I would have a little bit less sometimes. Ich habe so viel Gemeinschaft an jedem einzelnen Tag in meinem Haus, dass ich mir manchmal wünsche, ich hätte ein bisschen weniger davon. Daniel sagt, ich auch. Gib mir 2 Stunden mehr Zeit, um für die ganze Gemeinschaft zu beten, die ich Tag und Nacht in meinem Haus habe. Give me 2 hours break from all that communion that I have day and night in my house. No, but actually this is really true. Nein, aber es ist wirklich wahr. Was ich dir gerade gesagt habe, ist wahr. Ich lebe in einem riesigen Haus gefüllt mit großen Menschen. Jetzt sind sie nicht mehr ganz so groß, aber sie waren groß. Reinhard spielt auf Daniel an. No, but honestly. Nein, aber mal ehrlich. Lass uns ernsthaft sein. Wenn wir können. Schau, dein Dilemma ist ein Dilemma, das viele Menschen auf der ganzen Welt haben. I am so sure we need communion. Ich bin mir so sicher, dass wir Gemeinschaft brauchen. Isolated Christians are not going to survive. Isolierte Christen werden nicht überleben. We need communion. Wir brauchen Gemeinschaft. The biggest problem is we've been learning the completely wrong concept of what church is. Das größte Problem ist, dass wir eine völlig falsche Vorstellung davon bekommen haben, was Gemeinde ist. I've recorded a series of 14 episodes, I believe. Ich habe eine Serie von, ich glaube, 14 Folgen aufgezeichnet. What church is. Was Gemeinde ist. When are we going to release them on YouTube? Weißt du, wann wir sie auf YouTube veröffentlichen werden? No, I recorded them. Nein, ich habe sie aufgenommen. Okay, soon we're going to release 14 teachings about what church really is supposed to be. Bald werden wir 14 Videos veröffentlichen, die aufzeigen, wie die Gemeinde sein sollte. So my dear friend and for everybody else who's in the same dilemma. Also mein lieber Freund und alle, die in demselben Dilemma stecken. I am not sure what is better. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Ich sage, ich bin mir nicht sicher, weil ich mir wirklich nicht sicher bin. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist, isoliert zu leben. Nur du, deine Frau und deine Kinder. Oder weiterhin an einen Ort zu gehen, an dem dein Herz mit religiösem Zeug gefüllt wird, das dein Leben unglücklich macht. You don't even like God anymore because he's been represented so bad. Und am Ende magst du sogar Gott nicht mehr, weil er so schlecht dargestellt wurde. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was von beiden besser ist. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich sag dir mal, was du brauchst. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte, in the beginning God added those to the church who were being saved. Dass Gott am Anfang diejenigen zur Gemeinde hinzufügte, die gerettet worden sind. So look at this. Also schau mal hier. God joined the members together, 1 Corinthians 12 says it. Gott fügte die Glieder zusammen, wie uns 1. Korinther 12 sagt. Die Apostelgeschichte sagt, dass Gott sich hinzufügte und 1. Korinther 12 sagt, dass Gott sie zusammenfügte. This is why I believe when men try to draw people together, it's not the church, it's a man-made institution. Deshalb glaube ich, wenn Menschen versuchen, Menschen zusammenzubringen, dann ist es nicht die Gemeinde, sondern eine von Menschen erschaffene Institution. We have biblical basis to say. Ich glaube also, dass wir eine biblische Grundlage haben, um zu sagen, Herr, ich möchte wirklich mit den Gliedern deines Leibes verbunden sein. Ich will nicht in ein nächstes Gebäude gehen und es Gemeinde nennen. Aber die meisten von uns fühlen sich nicht als Teil der Gemeinde, wenn sie nicht mit vielen Menschen zusammenkommen. Das ist nur so, weil wir seit 1700 Jahren so gelehrt wurden. Brauchen wir also die Gemeinschaft? Ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Aber müssen wir zu einem Gebäude gehen? Nein, nicht unbedingt. Deshalb würde ich wirklich anfangen zu schreien, Herr, verbinde mich mit Menschen. Ich will Teil deines Leibes sein. Das war der Schrei meines Herzens. Mitte 2020 begann ich, mich mit den Menschen in unserem Haus zu treffen. Ich habe in dem einen Jahr mehr als 200 Menschen getauft. Und in wenigen Wochen hatten wir 170 Leute. Wir trafen uns jede Woche in einem Haus. So one day I preached like I always. Also predigte ich eines Tages wie immer. And then I said, guys, before I'm leaving, this is over. Und dann sagte ich, Leute, bevor ich gehe, es ist vorbei. I'm not coming back. Ich werde nicht zurückkommen. It's finished, it's over. Die Sache ist erledigt, es ist vorbei. I don't want to do this anymore. Ich will das nämlich nicht mehr machen. And people were upset, some of them were angry, shook their head. Und die Leute waren verärgert, einige schüttelten den Kopf. I don't want to do this. Ich will so etwas nicht tun. To play a game called church. Ich will kein Spiel spielen, das sich Gemeinde nennt. I want to be connected with people in real union of the spirit. Ich will mit den Menschen in einer echten Einheit des Geistes verbunden sein. Where we love one another. Wo wir uns gegenseitig lieben. Care for one another. Füreinander sorgen. We forgive one another. Einander vergeben. Carry one another's burden. Wo wir die Last des anderen tragen. We encourage one another. Wo wir uns gegenseitig ermutigen. One suffer, the other suffers with them. Wo einer leidet, leiden die anderen mit. That's church. Das also ist Gemeinde. So that's what we have learned to live in our house. Wir haben gelernt, so in unserem Haus zu leben. So last Wednesday, vergangenen Mittwoch, I called some of the students from our school. Habe ich einige Studenten aus unserer Schule angerufen. Diesen Mittwoch, diese Woche. Let's hang out. Ich sagte, hey, lasst uns abhängen. Of course, in my house you can't hang out unless Debbie overloads the table that almost breaks. Natürlich kann man in meinem Haus nicht abhängen, ohne dass Debbie den Tisch so überlädt, dass er fast zusammenbricht. A good friend Karina agrees with me, Debbie disagrees with me, but this time Karina is right, Debbie is wrong. Ihre gute Freundin Karina stimmt mir zu, Debbie ist anderer Meinung, aber dieses Mal hat Karina recht und Debbie unrecht. Our table was overloaded, right? Unser Tisch war überladen, richtig? Thank you. Vielen Dank. Look what we did. Então olha o que fizemos. We opened two bottles of wine. Nun, wir machten Folgendes. Wir öffneten zwei Flaschen Wein, put them on the table, stellten sie auf den Tisch. 12 people were sitting around my table, 12 Leute saßen um meinen Tisch herum, eating, talking, fellowshipping, eating, talking, aßen, redeten, tauschten sich aus, aßen, unterhielten sich. In the middle of eating, I took the wine and said, come on guys, let's talk about Jesus and what he did. Mitten beim Essen nahm ich den Wein und sagte, kommt Leute, lasst uns über Jesus reden und was er getan hat. We ate the bread, we drank the wine. Wir aßen das Brot, wir tranken den Wein. Talked about Jesus. Sprachen über Jesus. Our bellies were full. Unsere Bäuche waren voll. We sat down. Wir setzten uns. Daniel got on the keyboard and listen to me. We had, I don't think, a little over an hour, I think, huh? Daniel setzte sich an das Keyboard und hört mal zu. Wir hatten, glaube ich, etwas mehr als eine Stunde. If you ask me, wenn du mich fragst, I'm telling you, in that one hour, sitting in my living room with 11 other people. I felt I experienced more of the beauty of the presence of Jesus than I have in some of the biggest conferences I've ever preached. Ich sage euch, dass in dieser einen Stunde, in der ich in meinem Wohnzimmer zusammen mit anderen Leuten saß, fühlte ich mehr von der Schönheit der Gegenwart Jesu als auf einigen der größten Konferenzen, bei denen ich predigte. We were praising Jesus, we were prophesying to one another, we were loving one another. It was beautiful. Wir haben Jesus gepriesen, wir haben einander prophezeit, wir haben einander geliebt. Wunderschön. So we need this kind of communion, but we don't need an institution. I don't believe so. Wir brauchen also diese Art von Gemeinschaft, aber wir brauchen keine Institution. Das glaube ich jedenfalls. Right over there. Schau mal, da drüben. I mean, this couple, they were high-level disciples in the church. Dieses Paar waren leitende Mitarbeiter in der Gemeinde. Very successful, climbed the ladder of the church career. Sie sind die Karriereleiter der Gemeinde, sehr erfolgreich hinaufgeklettert. They live real church. Aber heute leben sie wahre Gemeinde. They meet in houses. Sie treffen sich in Häusern. They have fellowship. Sie haben Gemeinschaft. Wives are touched. Leben werden berührt. Sie erzählten mir solche Geschichten, wie sich jemand umbringen wollte, aber heute leben sie, richtig? So that's what we need. Genau das ist es, was wir brauchen. Also ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Rufe zu Jesus und sage, Jesus, verbinde mich mit deinem Leib. Es ist mir egal, wo, wie und wann. Ich will Teil deines Leibes sein. Eines sage ich dir noch. Ich möchte lieber Teil eines Leibes mit 10 Menschen sein, die bereit sind zu sterben, ihr Leben für mich zu geben. Ich kann ehrlich sein und trotz meiner Sünde bringen sie mich nicht um, als zu einer Gemeinde mit 5000 Menschen zu gehören, in der ich so ziemlich isoliert bin. So we are all going to learn what really church is all about. Wir werden also alle lernen, was Gemeinde wirklich ausmacht. One last, and your wife is a very great artist. I love your lion picture in my house. Oh my God, it's so beautiful. Und deine Frau ist eine sehr gute Künstlerin. Ich liebe ihr Bild in meinem Haus. Mein Gott, ist es schön. Thank you for that beautiful present. Danke für dieses schöne Geschenk. It fits perfect in my house. Es passt perfekt in mein Haus. Last question. Letzte Frage. Du hast über Fürbitte gesagt, dass wir Gott nicht von etwas überzeugen sollen. Jakobus sagt, wir sollen füreinander bitten. Wie machen wir das in der Praxis? So she said, you said about intercession and you said that we should not convince God of anything. But James said we should pray one for another. So how do we do it in practice? Okay, I highly recommend you. Okay, ich empfehle dir sehr, that you take the time, dass du dir Zeit nimmst. And watch the 19 one-hour teachings I have done that are called Fasting and Praying in the New Covenant. Und die 19 einstündigen Lektionen anschaust, die ich unter dem Titel Fasten und Beten im Neuen Bund gehalten habe. Now, I don't want to brag here. Ich will hier nicht angeben. But I'm not sure if there's anybody in this room who spends more time praying every day than I do. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Raum jemanden gibt, der mehr Zeit im Gebet verbringt als ich. And yet I never pray. Und dennoch bete ich nie. You never what pray? I never pray. Ich bete nie. I basically never pray according to the definition of most Christians in the world, what they call prayer. Ich bete im Grunde genommen nie im Sinne davon, was die meisten Christen auf der Welt als Gebet bezeichnen. Because the question is not shall we pray, the question is how do we define prayer. Denn die Frage ist nicht, ob wir beten sollen, die Frage ist, wie definieren wir Gebet? Let's answer your specific Bible verse from James, which is in chapter 5. Beantworten wir also deinen konkreten Bibelvers aus Jakobus, der in Kapitel 5 steht. First of all, zuallererst. James is a letter in the New Testament that Martin Luther Shaw thought should have never been put into the Bible. Jakobus ist ein Brief im Neuen Testament, der nach Meinung Martin Luthers niemals in die Bibel hätte aufgenommen werden dürfen. Martin Luther called it an epistle of straw, that he said it was a mistake that they have ever put it inside of the canon of scripture. Martin nannte ihn einen Strohbrief. Er sagt, es sei ein Fehler, dass man ihn in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen habe. Now when I'm going to say this, I will finally be crucified. Wenn ich das jetzt sage, werde ich wohl wirklich gekreuzigt. I think Martin Luther had a lot of good reasons to say that. Ich denke, Martin Luther hatte viele gute Gründe, das zu sagen. I really think so. Das meine ich wirklich. There are a lot of things in the book of James that don't make sense. Viele Dinge im Jakobusbrief machen keinen Sinn. First of all. Erstens. Secondly, there are a lot of verses in the book of James that are isolated statements in no other context taught anywhere in the Bible. Zweitens gibt es viele Verse im Jakobusbrief, die isolierte Aussagen sind, die in keinem anderen Zusammenhang in der Bibel gelehrt werden. I'm not saying that they should not be in the Bible, but I say I can understand Martin Luther's reason. Damit sage ich nicht, dass sie nicht in der Bibel stehen sollten, aber ich sage, dass ich die Begründungen von Martin Luther verstehen kann. But look at your scripture. Schauen wir mal deine Bibelstelle an. James did not say pray for one another. He didn't say that. Jakobus sagt nicht, betet füreinander. Das sagte er nicht. James said that in the context of when we are sick. Jakobus erwähnte das in dem Zusammenhang, wenn wir krank sind. You said James says pray for one another, but James actually said this. Du sagst, Jakobus sagte, betet füreinander. Jakobus sagte aber eigentlich dies. He said, pray for one another so that you will be healed. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. See, he didn't say pray for one another, period. Er sagte nicht, betet füreinander, Punkt. No, he said, pray for one another so that you will be healed. Nein, er sagte, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. We did that tonight. Das taten wir heute Abend. He never said, pray for one another for whatever you want to. Er sagte nicht, betet füreinander, worum auch immer ihr wollt. Never said that. Das hat er nie gesagt. So what have we done? Was haben wir also getan? Taken that scripture, wir haben diese Schriftstelle genommen, cut the sentence in half, den Satz in zwei Hälften geteilt. So James said, pray for one another. Jakobus sagte, betet füreinander. So now I'm going through a crisis in my marriage. Also ich habe gerade eine Ehekrise. Hey, the Bible says pray for one another. My marriage is in a mess. Pray for my marriage. Hey, die Bibel sagt, betet füreinander. Meine Ehe ist im Eimer. Betet für meine Ehe. So we pray, pray, pray, pray, pray. Also wir beten, beten, beten, beten, beten. I don't do that. Ich mache das nicht. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, bete für meine Ehe, sage ich nein. Because your marriage is not in a mess because God has done something wrong. Denn deine Ehe liegt nicht im Argen, weil Gott etwas falsch gemacht hat. So I'm gonna tell God to do what? Soll ich also Gott sagen, dass er was genau tun soll? Make the mess. What's he gonna fix? Er hat das Chaos nicht gemacht. Was soll er jetzt in Ordnung bringen? It's not in a mess either because the devil did something. Deine Ehe liegt auch nicht im Argen, weil der Teufel etwas getan hat. So I'm not gonna talk to the devil either. Also werde ich auch nicht zum Teufel sprechen. Your marriage is in a mess because the husband and the wife don't walk the way they're supposed to walk. Okay. So I'm gonna not go to talk to God about the marriage, I'm going to talk to the husband and to the wife. Deine Ehe liegt im Argen, weil der Mann und die Frau nicht so leben, wie sie es sollten. Deshalb werde ich nicht mit Gott über die Ehe reden, sondern mit dem Mann und der Frau. I've seen hundreds of couples that everybody prayed for the marriage to be healed and they ended up in divorce. I've talked to a lot of couples and when they listened to me, the marriage were fine. Ich habe hunderte von Paaren gesehen, für die jeder betete, dass ihre Ehe geheilt wird und die sich dann doch scheiden ließen. Und ich habe mit vielen Paaren geredet, die dann auf mich hörten und deren Ehen kamen wieder in Ordnung. So we always try to use prayer to get God to fix something that God is not going to fix. Wir versuchen also immer Gott mit Gebeten dazu zu bringen, etwas in Ordnung zu bringen, was er nicht tun wird. And all the time we take responsibility for loving our wives the way Christ loves the church and walking in love and honor with one another. Und die ganze Zeit übernehmen wir nicht die Verantwortung, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt und in Liebe und Ehre miteinander zu leben. Think about it. Denk darüber nach. We always wanna use prayer to get God to fix our messes. Wir wollen immer Gebet gebrauchen, um Gott dazu zu bringen, unsere Probleme zu lösen. So I don't understand James like that. Deshalb verstehe ich Jakobus nicht so. Stand and pray for one another. That's what we did today, so that you will get healed. Ich verstehe, dass wir füreinander beten sollen, so wie wir es heute getan haben, damit ihr geheilt werdet. Because that's the context. Denn das ist der Kontext. Should we pray for one another? Sollen wir also füreinander beten? Of course. Ja, natürlich. We should pray for one another the same way Paul prayed for the church. Wir sollten füreinander beten, so wie Paulus für die Gemeinde betete. Lord, let them be filled with the knowledge of your will in all wisdom and spiritual understanding, that they are worthy of you, fully pleasing to you, increasing in the knowledge of you, being fruitful to every good work, that they may be filled with all power to all perseverance and endurance in joy. That's what we are supposed to pray every single day. It's Colossians 1:9-11, and you know that already. Herr, lass sie erfüllt sein mit der Erkenntnis deines Willens und aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit sie des Herrn würdig wandeln, dir vollkommen wohlgefällig, fruchtbar in jedem Werk Gottes und zunehmend in der Erkenntnis deiner selbst, damit sie erfüllt sind mit aller Kraft, aller Ausdauer und Ausharrens und Freude. That's what you're supposed to pray. Das sollen wir beten. So guys, I'm coming to you. Take the apostolic prayers and pray them. Also Leute, nehmt die apostolischen Gebete und betet sie. But please don't make prayer a magic formula that gets God to intervene in our lives and fix things that we don't want to be fixed because he's not going to do it. Aber bitte macht das Gebet nicht zu einer Zauberformel, die Gott dazu bringt, in unser Leben einzugreifen und Dinge zu regeln, die wir geregelt haben wollen, denn er wird das nicht tun. One day I was praying. Eines Tages betete ich. And I said, God, please fix this. Und ich sagte, Gott, bitte bring das in Ordnung. And he said to me, no. Und er sagte zu mir, nein. You fix it. Du bringst es in Ordnung. You're responsible for that. Du bist dafür verantwortlich. Think about it. Denk Denkt darüber nach. Wir haben nicht den Mut, uns den Dingen zu stellen und sagen, Gott, mach du es. Guys, thank you. You've been a great crowd. Leute, ich danke euch. Ihr wart eine tolle Truppe. I loved serving you guys. Ich habe euch gerne gedient. Thank you for my EPS team. Danke an mein EPS-Team. You all are my heroes. Ihr alle seid meine Helden. Thank you, Daniel. Danke, Daniel. Thank you, Debbie. Danke, Debbie. For being here with me. Dass du mit mir hier bist. Thank you, Clayton. Danke, Clayton. And all of the rest of you. Thank you, Murillo, for organizing this thing. Und all den anderen von euch. Danke, Murillo, für die Organisation dieser Veranstaltung. Doing such a good job with the music. Danke an Kevin, der so gute Arbeit mit der Musik geleistet hat. People from Junimus, you are amazing people. Danke an die Leute von Junimus. Ihr seid unglaublich, Leute. Achtet darauf, dass euer Pastor euch bezahlt, denn ich habe ihn auch bezahlt. Tell him, sagt ihm, we want part of the money that you charged Reinhard. Wir wollen einen Teil des Geldes, das du Reinhard berechnet hast. You worked hard, you deserve that money. Weil ihr hart gearbeitet habt, habt ihr das Geld verdient. Bittet ihn also, wenigstens einen kleinen Teil mit euch zu teilen. Die Leute, die die Taufe im Heiligen Geist wollen, kommt hier ganz nach vorne. All the rest of you have a safe journey back. Alle anderen von euch habt eine sichere Reise nach Hause. Go home, eat and drink. Geht nach Hause, esst und trinkt. The joy of the Lord is your strength. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Thank you, guys. Danke, Leute.